Ein Zauberer kommt nie zu spät, Hackbarzelein, ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Sonntagabend, pünktlich, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Was ist da los? Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Здравствуйте, добрый вечер. Schön, dass ihr uns gewählt habt. Ich distanziere mich von euch allen. Ich finde, wir sollten mit sofortiger Wirkung zurücktreten. Ich kann mit euch nicht zusammenarbeiten, liebe Zuschauer. Ach, ja. Was eine Woche, oder? Ja, allerdings politisch gesehen sowieso. Und der Sturm kommt erst noch. Ja, der richtige. Für Frau Lerch zum Beispiel, oder was? Genau, die Frau Lerch, die gab es auch. Ich habe jetzt mal einen Anfang gefischt, um zu zeigen, ja, dass wir quasi so eine Sache mit Ausschluss aus der Fraktion hatten wir hier schon Anfang der Woche. Die Frau Lerch hat wohl gesagt, dass bei den Lehrern nicht genug gemacht wird, um jetzt Lehrer, die sexuellen Missbrauch begangen haben, quasi zu verfolgen. Und das hat dazu geführt, dass die Fraktion von, ich weiß gar nicht, in welchem Landtag die Dame ist, ich glaube Hessen? Ah ne, Rheinland-Pfalz, okay. Ja, von der FDP die Dame halt ausschließen wollte aus der Fraktion. Und angeblich, weil das dem Ansehen von der Fraktion geschadet haben soll, diese Aussage. Und es sagen aber diverse Leute, dass die Frau Lerch wohl eine ziemliche Bildungsexpertin sein soll und dass sie das wohl auch jetzt nicht irgendwie nur gesagt haben soll, um irgendwie einen Larry zu machen oder so und sich irgendwie da aufzuregen oder so, sondern das soll wohl ganz sachliche Feststellung gewesen sein. Aber ja. Klingt aber ein bisschen wie hergeholt sozusagen, ne? Der Anwurf. So. Naja, keine Ahnung. Naja, auf was bezieht sie sich denn sozusagen? Ne? Man kann doch dieser Meinung sein. Also, wenn man der Meinung ist, es wird nicht genug getan, kann man die doch äußern. Weil okay, ja. Ich verstehe gerade nicht so genau, warum das, also das ist doch eigentlich Politik. Der eine sagt so, der andere sagt so und dann redet man drüber. Vor allem kritisiert es ja auch irgendwie die Regierenden und das ist ja an Oppositionsstelle FDP in Ordnung. Ja, es ist wohl so aufgefasst worden, dass es die Lehrer kritisiert. Das war wohl so ein bisschen das Problem. Ach so. Also das Thema, dass Lehrer sich an Kindern vergreifen, ist unwichtig, aber die das Gesicht der Fraktion muss gewahrt werden. Oder wie? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn sich die Lehrer da auch ärgern, aber ich kann das, glaube ich, ein bisschen verstehen. Ich glaube, dass das nicht so ein Phänomen ist. Aber gut, sie sagt ja eben, das wird nicht genug getan. Das ist sowieso noch was anderes als die Beschreibung des Phänomens. Also sie hat wohl gesagt, die Schulaufsicht tut bei sexuellen Übergriffen gegen Schüler nach ihrer Erfahrung nicht schnell genug, was sie entfernt die Kollegen nicht schnell genug aus dem Schuldienst. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen. Später kehrten Lehrer wieder an eine Schule in der Region zurück, in der die Betroffenen wohnten. Und dann hat man sie aufgefordert, Fakten zu liefern, die konnte sie wohl aber nicht liefern. Wollte gerade sagen, jetzt wahrscheinlich 3 bis 7 Fälle in Deutschland oder so. Ja, das ist wie mit den Priestern der katholischen Kirche, ne? Die kriegen dann einfach eine andere Gemeinde. Oder gehen ins Konvent. Ja, es hat wohl auch Gespräche gegeben zwischen ihr und der Fraktion, aber die seien fruchtlos geblieben und deswegen sehe man sich praktisch gezwungen, das als letzte Möglichkeit zu tun. Sind die in einer Koalition mit der SPD? Ich weiß es gerade nicht. In Rheinland-Pfalz? Weil warum sonst wäre das relevant, was die SPD sagt? Aber ja, Tagesthemen hat getwittert, Linke und AfD in Thüringen, das ist nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn Ramelow ist kein Kommunist, aber Höcke ist ein Faschist. so Zitat Ende, die Meinung von Kerstin Palzer zu den Thüringer Politikrochaden. Ja, das hast du schon vorgelesen, OPEX, aber ich wollte trotzdem das Video nochmal abspielen. Sehr gut. Okay. Jetzt mit Ton bitte. Ja, es hat bei mir gerade auch keinen. Okay. Hm. Jetzt bräuchten wir die Phoenix-Version mit Gebärdensprache. Tja, keine Ahnung, ich könnte schwören, dass das mal Ton hatte, aber jetzt habe ich ja auch keinen. Einmal mit Profis. Der erste Profi bestätigen. Kerstin Palzer beschreibt sich auf Twitter als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Berlin und politisch denkender Mensch. Mhm. Politisch denkender Mensch. Ist gut. Politisch denkender Mensch bedeutet ja eigentlich privat denkender Mensch. Weil das Private ja... lustig, lustig bist du. Ja, ich versuche ja hier nur die Stille zu überbrücken. Sehr gut. Es gibt kein lautes Leben im Leisen. Ja, kriege ich jetzt so schnell nicht diagnostiziert, aber ja, dann haben wir es ja schon vorgelesen. Ja. Ja, genau, also wir sind bei Thüringen auf jeden Fall. Und um das nochmal zu rekapitulieren, was da passiert ist. Es gab ja, also der Herr Ramelow hätte, soweit ich das verstanden habe, jetzt sein Ministerpräsidentenamt einfach weiterführen können, quasi ohne eine... um sich da irgendeiner Wahl zu stellen, weil solange wie kein Neuer gewählt wird, ist er es quasi immer noch. Und hat das aber vorgezogen, sich da nochmal dieser Wahl zu stellen. Und dann gab es da also zwei Wahlgänge, wo er da keine einfache Mehrheit, also mehr als 50% von den Abgeordneten in der Geheimwahl müssten dafür ihn stimmen. Das ist aber nicht geschehen. Und dann gab es diesen dritten Wahlgang, wo dann der Herr Kemmerich von der FDP-Fraktion, der Vorsitzende, und die FDP war ja gerade so eben, ich glaube irgendwie mit 74 Stimmen oder so, 78 Stimmen, sowas in dem Dreh, überhaupt nur in den Landtag reingekommen, also ganz knapp, hat er dann natürlich auch entsprechend wenig Sitze, also halt nur 5% Partei gerade so eben. Und wie er das selber gesagt hat, wollte er ja da quasi noch einen bürgerlichen Kandidaten aufstellen zusätzlich. Also halt sich als bürgerlichen Kandidaten da anbieten, zusätzlich halt zu Herrn Ramelow von der Linkspartei und dem Kandidaten, den die AfD sich da ausgedacht hatte, der, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der der Fraktion angehört hat oder ob das noch... Nee, der war fraktionslos. Hm. Ja, und ja, dann wurde er dann wieder erwarten gewählt, weil quasi die AfD-Fraktion im Endeffekt ja, ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat, hat er dann halt die nötige Mehrheit von über 50% dann da mit den Stimmen von der AfD-Fraktion, die ja nicht gerade klein ist in dem Thüringer Landtag, und der CDU-Fraktion, die ihn wohl auch größtenteils gewählt haben soll, und natürlich seiner eigenen kleinen Gruppe ja, dann da zum Ministerpräsidenten gewählt war und die Wahl auch angenommen hat und dann ja quasi gesagt hat, er möchte jetzt dann halt dieses Amt auch ausüben und dann mit den Grünen quasi und der SPD und der CDU zusammen irgendwie ein Kabinett aufstellen und eventuell noch mit externen Experten, wie er es gemeint hat. Und dann quasi mit denen dann da halt, ja, dieses Bundesland regieren. Nur gewählt wurde er von den anderen, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, also das zeigt ja so die Bereitschaft auch zu manipulativen Verhalten, da wenn man so geschlossen für einen anderen Kandidaten stimmt, obwohl man einen eigenen aufstellt, ne? Hm. Bin ich schon, ja. Halt auch kein Wunder, dass es Aufsehen erregt, sowas. Ja, aber das war doch der einzige Grund, warum die das gemacht haben. Aufsehen erregen. Ja. Die wollten genau das Chaos verursachen, das ihnen jetzt die Deppen gegeben haben im Endeffekt. Also dieses gegenseitige Zerfleischen der anderen Parteien, das war genau das Ziel, was sie vor Augen hatten. Ja, der Kemmerich nimmt das als, wie soll man sagen, als Marketing-Effekt mit oder so, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, einfach mal wieder im Mittelpunkt stehen eine Weile. Gutes 4D-Schach. Wir? Ja, aber wer cui bono? Also wer hat denn jetzt davon in irgendeiner Weise profitiert? Ja, das sind doch im Endeffekt wahrscheinlich die Linke und die Grünen, wenn es Neuwahlen gibt. Wenn es Neuwahlen gibt, ja. Das steht auch noch in den Sternen. Ja, auf jeden Fall, um jetzt nochmal die Geschichte zu Ende erzählen, weil das ist ja eigentlich im Endeffekt erst der Anfang des ganzen Schlamassels. Weil ja dann sofort die anderen Parteien und vor allen Dingen irgendwelche Medienvertreter, also quasi die Medienpartei, wie ich sie ja liebevoll immer nenne, dann versucht haben, da irgendwie diese Erzählung draus zu stricken, dass das ein abgekatertes Spiel gewesen sein soll und das quasi dann es so erscheinen zu lassen, ohne es jetzt explizit so zu sagen, dass also Herr Kemmerich da jetzt irgendwie vorhätte, mit der AfD zusammen dieses Land da irgendwie zu regieren oder so und da irgendwie mit denen jetzt groß zusammenarbeiten will, obwohl niemand zu irgendeiner Zeit gesagt hat, dass das überhaupt nur eine Option wäre. Aber das hat man halt sofort probiert, so hinzudrehen, als wäre das halt die ganze Idee hinter dieser Sache gewesen. Und natürlich dann noch dieses, dass es ja überhaupt so entstanden ist, quasi aus dieser Trickserei von der AfD, wäre ja halt schon mal ein Grund, warum das überhaupt nicht gehen würde und irgendwelche Vergleiche mit der Nazi-Zeit da sofort gezogen würden, als ob jetzt die Machtergreifung von Björn Höcke irgendwie bevorstehen würde, weil er da jetzt den Kemmerich da gewählt hat. Die ganze Kommentierung fand ich ziemlich linksgrün geprägt, sagen wir mal so, auch wenn das vielleicht nicht so... Absolut unterirdisch fand ich das. Und also auffällig. Ja, also aus meiner Sicht war das ganz klar mal wieder so ein Ding, wo man probiert hat, dieses Ding, was man ja schon ewig lange probiert, immer wieder, dieses von wegen, ich meine, wir hatten das erst letzte Woche wieder mit Herrn Böhmermann, mit der Connection zwischen Liberalen und Rechtsextremen und wie die Durchlässigkeit da ist und so. Das ist, gehört fest zu deren Repertoire und Position dazu, dass sie halt eben meinen, dass die Liberalen und die Rechten da irgendwie so natürliche Freunde wären oder so, die sich nur noch nicht trauen, das nach außen zu packen oder irgend so ein Bullshit. Aber das habe ich ja auch schon des Öfteren an die Wand gemalt, dass halt nach der AfD kommt die FDP, dann kommt die CDU und irgendwann haben wir alle bösen Rechten in der bösen Ecke und dann kann man nur noch gute Parteien wählen, ne? Oder es arbeiten nur noch die guten Parteien miteinander zusammen. Aber CDU ist ja ein gutes Stichwort. Soweit ich weiß, hat die CDU doch im Wahlkampf auch den Leuten versprochen, dass sie den Linken abwählen sozusagen. Ja. Und wenn sie jetzt den Ramelow zum Ministerpräsidenten machen, ist das natürlich das Gegenteil davon. Ja, genau. Also es ist jetzt immer noch eine ziemlich verfahrene Situation halt für alle Beteiligten, weil sie ja im Prinzip jetzt, also auf diesen ganzen Druck hin ist ja jetzt wie heißt der? Ich hätte fast Ramelow gesagt, aber das ist der andere. Kemmerich, ja. Ist ja jetzt zurückgetreten und strebt er jetzt quasi mit seiner Fraktion Neuwahlen an, aber das kann er ja überhaupt gar nicht entscheiden. Das ist ja das Problem. Also das muss ja jetzt wieder der Landtag entscheiden. Da hat man jetzt schon wieder eine Situation, wo man da in diesem Gebilde irgendwelche Mehrheiten finden muss. Und wir müssen hier bei mir zwischendurch ihren Parteichef anrufen und uns fragen, ob es das so macht. Da scheint es halt auch von Seite von den Linken, also die Linken und die AfD sind ja die beiden größeren Fraktionen, da scheint es halt auch überhaupt gar keinen Wunsch zu geben, jetzt diese Wahl irgendwie zu wiederholen. So auf der Position, auf die einfach nur stehen, ist ja quasi, ja, jetzt wählt man unseren Ramelow und dann ist alles prima. So, ne? Dann genau. Viel Freude. Dann ist es so wie es muss. Ne? Und das nennt man dann Demokratie. Nach dem Motto, ja, jetzt hier. Aber wo sie sich nicht zu so zwingen lassen wollten, war jetzt irgendwie mit dem Kemmerich zusammenzuarbeiten. Ne? Das war Pfui. Das ging nicht. Aber alle anderen sollen jetzt irgendwie mit dem Ramelow das machen. Finde ich auch geil. Ja, vor allem inzwischen gibt es ja auch die Forderung, man solle das bitte dann im ersten Wahlgang gleich, ne? Damit das auch ordentlich aussieht. Aber so. Mit dem Kemmerich wollten die nicht zusammenarbeiten, weil die AfD teilweise Stimmen an ihn gegeben hat, ne? Ja. Ja, wow, toll, Alter. Naja, auch, oder also, auch sonst eigentlich, ne? Aber das ja, war natürlich, auch so. Aber okay. Und auch wie das dann glorifiziert wurde, dass die eine da irgendwie einen Blumenstrauß dahin gepackt hat, die hat fünf Minuten vorher noch bei ihrem, also die Fraktionschefin hier von den Linken, noch fünf Minuten vorher da dem Ramelow irgendwie in den Rücken gekrault hat, bei dieser Verkündigung von der Wahl, ne? Also ich meine, dass die den nicht mag, ist ja wohl klar, aber es war dann so nach dem Motto, ja, die Frau, die zeigt dem alten Nazi jetzt irgendwie, was Sache ist. Und dann auch diese Schuffiererei darüber, dass der Höcke ihm dann auch die Hand gegeben hat. Ja, ich meine, der ist halt Fraktionsvorsitzender von dieser Fraktion. Was erwartet ihr denn? Also dieses komische Spielchen, wer wem wie nicht die Hand geben kann oder so ein Kram. Also was ist das denn für ein Kinderkram? Also am besten Willen. Ja, finde ich auch. Würde ich mir vielleicht als Landespolitiker nicht so gerne reinfuschen lassen. Also, sie hatten ja zum Beispiel auch die Interpretation, ich meine, das kam von der ARD auch, der ZDF, dass die Kramp-Karrenbauer sich nicht hätte durchsetzen können da oder so. Hätte eine Führungsschwäche gezeigt, weil die jetzt nicht direkt gespurt haben oder so. Ja, es hat jeder war ja schuld. Jeder, der das verhindert hat, dass wundervolle Linksbündnis da nicht zustande gekommen ist, ist natürlich ein super schlimmer Verfassungsfeind. Ne? Also das können wir ja mal so festhalten. Das ist ja sowieso so. Ne? Also, ja, also total merkwürdig. Ganze Nummer. Medien und allem. Und ja, es ist auch total respektlos dem Wähler gegenüber. Der Wähler hat nun mal auch die AfD in das Parlament gewählt und der Auftrag eines Parlaments ist, eine politische Mehrheit für eine Regierung zu finden und Arbeit zu machen. Nicht sich wie kleine Kinder zu benehmen, Blumensträuße auf den Boden zu werfen und Faschist, Faschist zu rufen. Dafür seid ihr nicht gewählt worden und ja, ihr habt nicht das Recht, die Stimmen der Leute auszuschließen, die halt eine Partei gewählt haben, die euch unbequem ist. Ja, das ist auch und mal so auf der anderen Seite kann ich absolut verstehen, dass man gerade mit der Fraktion, die von Björn Höcke angeführt wird, keine Politik machen möchte. Ne? Also, das muss ich ja auch nochmal sagen, weil da gibt es schon Unterschiede bei der AfD, bei den Leuten. Ja, klar, ja, nee, das schließt ja auch keiner aus, okay? Das ist ja nicht, was Leute meinen. Worum es halt geht, ist so, dass Leute sich halt eben über Äußerlichkeiten und so Manier halt aufregen, ja, und andere aus dem Diskurs ausschließen, wenn die halt irgendwo den falschen Leuten die Hände schütteln und falsche Worte verwenden. Aber, ja, man könnte das auch ein bisschen als Falschspielerei bezeichnen mit der Wahl, jetzt hier, die sie da so ein bisschen, wo sie eben den anderen gewählt haben und so. Und mit Falschspielern muss man ja nicht zusammenarbeiten. Aber man kann natürlich eine Minderheitenregierung machen und dann punktuell einzelne Sachen zusammen nach vorne schieben. Ja, das sollte ja, eigentlich auch möglich sein. Man sollte halt schon professionell sein und bleiben und nicht halt einen Kindergarten. Ja, so in der Art, genau. Und die CDU hat ja gewusst, was sie da macht. Die CDU hätte sich ja auch einfach komplett enthalten können. Es hätten sich nur zwei oder einer sogar nur von der CDU. Nee, zwei hätten sich enthalten müssen für eine Mehrheit. Hm. Ja. Man hätte das also ganz leicht aus dem Weg räumen können. Es ist ja rausgekommen, mehr oder weniger, dass alle vorher schon drüber gesprochen hatten, sowohl FDP als auch CDU, über die Möglichkeit, dass das passiert. Und man hätte es mit zwei Enthaltungen von der CDU... Sie wollten ja den Ramelow auch nicht mehr. Ne? Ja, aber es war auch klar, dass man den Ramelow nicht wegkriegt, wenn man nicht mit der AfD stimmt. Also irgendwo muss man ja auch mal realistisch bleiben als Politiker. Ich habe sehr gehofft, dass es Abweichler bei den Grünen oder so gibt. Dass da auch welche irgendwie eher dem bürgerlichen Lager angehören. Soll es ja geben. Unter Umständen. Schwarz-Grün, ja. Ja, gut. Also es bleibt spannend. Also, was mich halt schockiert hat, war einmal die Meldung der Kanzlerin aus Südafrika dazu. Dass also praktisch... Das sei unverzeihlich und diese Wahl müsste rückgängig gemacht werden. Also, das ist so, nee, Angela. Man kann sagen, wie man das findet und so, aber man kann nicht fordern, dass eine demokratisch verlaufende Wahl rückgängig gemacht wird. Das kann man nicht. Das hast du woanders gelernt, das hast du in deiner frühen Kindheit vielleicht gelernt oder so. Aber. Also von wegen, das wird noch lustig, das glaube ich aber auch, weil es könnte doch in mehreren Landesparlamenten und auch im Bundesparlament bald so Verhältnisse geben. Ja, es gibt ja auch die Geschichte, die kolportiert worden ist, dass die CDU offen damit gedroht hat, die Landesregierung mit der FDP zu beenden, wenn das jetzt nicht so bald mal, wenn da nicht ein Deckel drauf kommt auf die Geschichte. Ach ja, der Baum tut mir ein bisschen leid, der ist ja fast... Taktiert. Sorry. Der arme Baum ist ja fast durchgedreht. Ja. Medial. Warum tut er dir leid? Naja, weil ich glaube schon, dass der das hart getroffen hat. Das ist halt, glaube ich, auch eher so den Mann, der ist eher zwischen SPD und FDP zu Hause und nicht so, der ist kein straighter FDPler. Ja, dass er kein straighter FDPler ist, ist okay, aber früher war der Gerhard Baum halt ein hochkarätiger Fachpolitiker und mittlerweile ist er ja nur noch für parteipolitische Talking Points zuständig, also ich habe kein Mitleid mit dem. Naja, der ist auf dem alten Teil, was erwartest du? Ja, ich erwarte, dass er weiterhin Fachkommentare gibt zu den Themenfeldern, wo er sich auskennt, wie er es in der Vergangenheit getan hat, aber das tut er ja nicht. Er ist jetzt nur schockiert auf die alten Tage, ja bitter. Ja, genau, aber er vertritt auf jeden Fall halt eine Gruppe von Leuten, die sich jetzt im Endeffekt da durchgesetzt haben. Ne? Also diese Empörung darüber, obwohl halt eben niemand auch nur die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, dass es da irgendwie eine weitergehende Zusammenarbeit irgendwie geben würde oder schon vorher gegeben hat oder was auch immer, wurde das ja anfangs halt nicht von Lindner oder Herrn Kubicki oder so. Die haben ja erstmal quasi gratuliert und halt das wiederholt, was Herr Kemmerich ja auch gesagt hatte, was er jetzt vorhat und was ich auch nach wie vor für eine vernünftige Idee gehalten hätte. Also halt mit den Grünen, mit der SPD, mit der CDU sich hinsetzen, gucken, ob man da irgendwie zusammenarbeiten kann. Und wenn nicht, dann meinetwegen das machen, was er jetzt auch gemacht hat. Also im Endeffekt nichts verloren bei der ganzen Nummer. Aber scheinbar, ja. Ja, also, vielleicht doch Zeit für die Sacharbeit oder so, ne? Also, das ist vielleicht weiß Herr Baum auch irgendwas, was ich nicht weiß, oder diese anderen Leute. Also das will ich durchaus nicht ausschließen. Aber im Endeffekt verstehe ich es einfach nicht. Also ich verstehe es nicht, warum... wo da jetzt dieser Skandal ist, dass ja sich da die AfD, die sich ja ins Fäustchen lacht, also die sich jetzt wahrscheinlich noch mehr ins Fäustchen lacht mit diesem ganzen Gedöns, dass sie jetzt quasi alleine entscheiden können, was jetzt irgendwie die verbotenen Themen irgendwie in Deutschland sind oder so, keine Ahnung, also... Vor allem, wenn das so einfach ist, das ganze Ding aus dem Gleichgewicht zu werfen, meine Güte, oh je. Ja, es ist natürlich schon nicht gerade ein stabiles Gebilde da in diesem Landtag in Thüringen. Ne? Das muss man schon so sagen. Also, in einem Landtag sind auf über 50% die Ränder gewählt worden, also AfD und Linke. Ja. Also das spricht eigentlich für sich selbst. Also. Ja, klar, aber unabhängig davon sollten die halt alle, so weil sie halt professionell gewählte Politiker sind, sollten sie auch professionell bleiben. Ja. Mietenwahnsinn stoppen. Gemeinsam gegen die Hashtag Faschisten. Heute Abend rufen IL Hamburg, Fridays for Future und die Jugendverbände von SPD, Grüne und Linke gemeinsam zur Demonstration auf. Die Route führt ab 19 Uhr vom Hauptbahnhof zu den Büros von CDU, AfD und FDP. Dann Facebook-Link, Hashtag Thüringen, Hashtag Wahl, Hashtag AfDP. Oh Mann. Ja, das sind die Faschisten, ne? Ja. Ja, CDU, AfD und FDP, das ist ja, weiß man ja. Die haben ja damals auch Hitler an die Macht gebracht. Ja. Dieser Hashtag ist aber echt dumm, weil der Hashtag AfDP, man. Ja, aber das ist ja auch so dieses, das ist ja nachgeschoben worden, so ein bisschen von den Leuten wie Mietenwahnsinn stoppen, Fridays for Future und den ganzen anderen linken Graswurzelbewegungen, AstroTurf-Bewegungen. Die Grenzen sind fließend. Überhaupt, dass an dem Abend der Wahl schon Demonstrationen stattgefunden haben. Also Demonstrationen gegen eine demokratische Wahl in einem Parlament, finde ich ja schon mal interessant. Und vor allem zum Teil um 14 Uhr, 16 Uhr, wo ich mir denke, wer hat die Zeit, um die Uhrzeit irgendwo zu demonstrieren? Fridays for Future halt. Ne? Leute, die sich ganz besonders genau damit beschäftigt haben seit. Ja, aber ich meine, das ist halt so dieses Ding. Ne? Und diese Leute, du kannst die nicht zufriedenstellen. Es geht nicht. Die FDP ist bei diesen Leuten nicht erst seit heute, seit dieser Woche ein Feindbild. Das ist schon immer so gewesen. Und ja, jetzt haben die halt einfach nur einen Grund, um mal rauszugehen. Ne? Das ist alles nur laut sein und marschieren, um einfach zu marschieren, nicht um es zu erreichen. Man könnte glauben, sie hätten auf so eine Gelegenheit gewartet, ja. um wieder mal die rote Linie zu verschieben. Halt. Ja, natürlich, das Framing ist da, jetzt brauchen wir nur noch eine Situation, ja. Das gehört dazu, wenn man den Kapitalismus zerschlagen will, ne? Ja, hier ist der Linke in Hamburg. Antifaschismus, Querfeminismus, Antirassismus, Klima, Recht auf Stadt und G20, Termine direkt aufs Handy, Telegram und so. Weißt du, so komm, Mann. Antirassismus, Antifaschismus und einen Mietwahnsinn stoppen. Komm, Mann. Diese zwei Sachen hängen scheinbar so rein oberflächlich betrachtet nicht wirklich groß zusammen, aber doch tun sie schon sehr stark. Aber wenn ich mir das angucke, denke ich mir auch Wahnsinn stoppen, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem Fridays for Future wurde doch die ganze Zeit so verbreitet als ein Ding hier, wir sind nur für Klima da und bitte hier nicht irgendwo das vermischen mit irgendwas. Aber scheinbar nö, das ist jetzt eine weitere Arm von so Linke. Ja, weil du weißt doch spätestens seit diesem Radke, dass Faschismus und Klimawandel Hand in Hand gehen. Das, und man kann natürlich auch sagen, dass die AfD, CDU und FDP sind die Parteien, die weiter Kohle und den ganzen Kram wollen. Die anderen wollen ja lieber irgendwie freie Energie oder ja. So, irgendwas, was Perpetuum mobile oder so. Da hat keiner ein Problem mit. Niemand hat ein Problem mit Perpetuum mobile und freier Energie. Es funktioniert halt einfach nicht so, wie man sich das gerne vorstellt. So. Jörg Scheller, weil einige Schlaumeier die Hashtag Thüringenwahl und die Lindnerale zum Anlass nehmen, eine Nähe von Liberalismus zu Faschismus zu behaupten. Liberale wollen den Staat begrenzen. Faschismus will das. Alles im Staat, nichts außerhalb des Staates, nicht gegen den Staat. Von Zitat Mussolini. Ja. Ja, genau. Ja, war eine salzige Woche wieder, ne? Aber wir haben ja auch auf der anderen Seite, ich weiß nicht, hast du den von Julia Schramm auch dabei? Nee. Die hat ja geschrieben, dass Liberale schon immer den Faschisten die Steigbügel gehalten haben und deswegen trifft es da nicht die Falschen im Moment. Citation ganz genau, ja. Absolut. Mhm. Yep. Faschisten haben im Kerne was gegen Linke und nicht zwangsläufig gegen Liberale, aber ja. Ich habe dann nachgefragt, ob man mir ein Beispiel nennen könnte. Dann kam natürlich die Nazi-Zeit. Da gab es eine linke, eine liberale Partei, die hatte zwei Sitze. Die hat Hitler an die Macht geholfen. In zwei Sitzen. Krass, wow, so, wow, uff, krass. Aber wenn ich sage, Islam ist Kacke, dann heißt das, wie kannst du nur. Quattromilf. Quattromilf, bekannt aus Alle gegen Don Alfonso und andere schlechte B-Movies. Die FDP reicht Menschen die Hand, die Menschen wie mich, wenn du Frau, LGBTQ, behindert, Mensch mit Migra-Hintergrund, links, andersgläubig, kurz andersdenkend bist, lieber tot als Teil dieser Gesellschaft sehen will. Nur damit ihr das verinnerlicht, @FDP. An euren Händen klebt Blut. Ja, unser Moment. Blut Moment. An euren Händen. Warte. Die zwei Aussagen stehen komplett im Widerspruch zueinander. Wollen die das sehen oder haben sie das schon erreicht und bei ihnen klebt Blut an den Händen? So, was? Du kannst nicht beides haben. Blut der Zukunft. Blut an den Händen, weil du mit den Leuten zusammenarbeitest, die diesen ganzen Kram da lieber tot als Teil dieser. Aber wer ist denn da gestorben jetzt? Zusammenarbeit, meine Güte. Wo sind die Opfer? Wo? Ja, Mikroaggression ausgenommen. Aber ich lese auf Twitter im Moment auch ganz viele Leute, die sagen, ja, euch betrifft das nicht, aber Menschen wie uns, die jeden Tag um ihr Leben fürchten. Weißt du, bin ich froh, dass ich nicht von Twitter bin, Alter. Ich bin so froh, dass ich nicht da bin, weil, ich meine, da ändert sich kaum was, Alter. Diese Leute machen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie professionelle Opfer sind. Und die kriegt einfach 1,2000 Likes darauf und 180 Retweets. Meine Güte, ey. Glücklicherweise kann man sich davon nichts kaufen. Ja. Das würde man behaupten. Aber hier Autorin und Kolumnistin, Comedy, Satire und TV. Ach komm, Mann. Das ist Satire, so. Ich meine, selbst wenn man jetzt nur die FDP, also wenn man die FDP und alles rausnimmt und nur die AfD nimmt und dann mal ihr Argument daneben hält, ja, LGBTQ Alice Weidel, behindert weiß ich nicht, Menschen mit Migra-Hintergrund jede Menge. Links, glaube ich, ist eher nicht so viel vertreten bei der AfD. Andersgläubig, ich glaube, da sind schon Christen, Atheisten, keine Ahnung. Und Andersdenkende sind da sicher auch. Weil es gibt nicht nur Höcke, wie eben schon mal jemand gesagt hat, aber es gibt auch noch andere Leute in dieser Partei. Und wie kriegst du das in deinen Kopf, Quattro Milf? Vor allem einfach schon auch intern einfach im ersten Satz. Lieber tot als Teil dieser Gesellschaft so sehen, ja. Komm, man, die wollen halt die Leute nicht so mit offenen Armen empfangen. Ja, okay, verstehe, natürlich, klar. Rechtes Gedankengut, okay, so ist es halt von der Natur her. Ist konsistent mit dem, was die da verlangen, wenn man das so mal den Strohmann so halbwegs stehen lässt, ne? Aber was ich nicht verstehe, ist, wieso kommt die sofort von, entweder sollen die sie in der Gesellschaft sehen wollen, oder gleich den Tod wollen. So, da gibt es so viele Zwischenstufen. Ja, da gibt es viele Zwischenstufen, aber diese Debatte ist jetzt, glaube ich, kriegen wir eh nicht geklärt. Was mir vor allem an dieser Sache jetzt auffällt, ist die Tatsache, das sind die Leute, die bis vor kurzem noch geschrien haben, dass irgendwie andere Leute irgendwelche Mobs auf irgendwen hetzen und das Klima verhunzen, System Donald von sowas, weiß ich nicht was. Aber jetzt hier alle Nase lang FDP, boah, genauso schlimm wie die und Faschisten allesamt und so weiter und so fort. Wo das dann hinführt, das werden wir auch gleich noch sehen. Also. Mhm. You have to make you better than anyone else. Ja, genau, fang mal an, Alter. Christoph Gläser, es gibt einen riesigen Unterschied zu Kemmerich. Ramelow steht nicht im Verdacht, einer Zusammenarbeit mit der AfD den Weg ebnen zu wollen. Deshalb wäre die Wirkung anders und die AfD wird sich vorher die Hände abhacken. Aha. Ich denke mal, es geht weiter mit, also ich habe es nicht gelesen, aber ich würde mal sagen, die Hände abhacken, bevor sie ihn wählen oder so, weil da ging es jetzt um die Tatsache, dass ja jetzt quasi diese Neuwahlen jetzt eigentlich nicht gewollt sind, zumindest von der Mehrheit von den Leuten, da jetzt von den Abgeordneten, Fraktionen im Landtag. Und ja, Herr Gauland schon angekündigt hat, man könnte ja dann einfach jetzt Herrn Ramelow wählen, der dann auch nicht Ministerpräsident werden dürfte, wenn man ihn gewählt hat. Und hier der Herr Gieser, das ist ein FDP-Mitglied, der sich auch sehr lautstark über diesen ganzen Ramelow-Fall aufgeregt hat und sogar ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Ramelow gefordert hat. Also der war so das Extremste eigentlich, was ich da bisher zu gelesen habe, zu diesen ganzen Dingen, was mich furchtbar echauffiert hat. Aber hier scheinbar, ja, sieht er halt einen Unterschied. So, der Ramelow ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie der FDP-Mann. Keine Ahnung, weil da ja nicht der Verdacht besteht, dass er die Zusammenarbeit mit der AfD den Weg ebnen wollte. Und der Verdacht, warum besteht er bei Herrn Kemmerich? Ja, weil der Kemmerich gleich noch an dem Tag gesagt hat, das hat nichts damit zu tun, dass ich mit diesen Leuten, ich will weiterhin nicht mit ihnen zusammenarbeiten, ich will weiterhin keine Koalition mit ihnen schließen. Aber wie die Dame hier unten drunter anscheinend von der FDP ja auch sagt, wir stehen noch nicht im Verdacht, der AfD den Weg ebnen zu wollen. Die Linken reden den Verdacht herbei, um uns zu schaden. Genau, das ist absolut korrekt. Und also aus meiner Sicht auch. Und auch alle Leute, von denen ich, weil ich kenne natürlich den Herrn Kemmerich nicht, ich habe keine Ahnung, wie der drauf ist, aber alle Leute, von denen ich gehört habe, dass sie, also deren Statements irgendwie begonnen haben mit, ich kenne Herrn Kemmerich, haben sofort gesagt, dass der Typ absolut normaler Typ ist. Und der ist, glaube ich, auch Bundesvorsitzender von dieser Vereinigung des liberalen Mittelstands und lauter solche Dinge. Also das sind die Sachen, die dem irgendwie wichtig sind. Und er hat ja auch diese Wahlkampagne gemacht, damals in der Wahl mit einer Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat und solche Dinge. Und also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der in irgendeiner Art und Weise vorhat, der AfD den Weg zu ebnen. Also tut mir furchtbar leid. Weißt du, so, mit all den ganzen Sachen, die ich so gesehen habe über die Jahre, was das Internet angeht und wie wir hier aufräumen müssen und wie der Diskurs verroht, ist das hier gerade einfach ein Paradebeispiel dafür, wie Diskurs schon immer irgendwo wild und verroht war. Aber jetzt kommt niemand hier hin und sagt, ja, jetzt muss man hier zensieren und Filter draufpacken auf die Leute. So, meine Güte, ich verstehe halt einfach wirklich nicht, wie die Leute so drauf sein können. Was und ich meine, jemand, der sich an die Nachrichten der letzten 10 Jahre noch recht gut erinnern kann, an der ganzen Diskussion stört und dass das auch überhaupt gar nicht diskutiert wird. Der Bodo Ramelow ist eine extrem umstrittene Person gewesen in der Linkspartei. Generell waren Wahlerfolge der Linkspartei in den ehemaligen DDR-Staaten hoch umstritten und es gab da sehr starke verfassungsrechtliche Bedenken. Bis zum Jahr 2012 ist Bodo Ramelow ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet worden und die Linkspartei insgesamt. Und die haben meiner Meinung nach auf dem politischen Weg ja quasi eine juristische Entscheidung erzwungen, dass das nicht mehr stattfindet. Die Linkspartei war bis vor einigen Jahren halt noch sehr politisch nicht satisfaktionsfähig und heutzutage gilt sie quasi als die einzige satisfaktionsfähige Partei in Thüringen. Das finde ich einfach deswegen interessant, weil das so eine totale 180-Grad-Wende ist in der Allgemeinheit. In dem Zusammenhang fällt mir auch die Geschichte von Andrea Ypsilanti ein, die vor ein paar Jahren in Hessen eine Minderheitsregierung mit der Linken auf die Beine stellen wollte und von ihrer eigenen Partei und allen anderen dafür zerrissen worden ist, dass sie mit diesen Extremisten zusammenarbeiten wollte. Ne? Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch erinnern. Ja, genau. Das war genau das, was ich auch sagen wollte gerade, wobei mir das mit dem Ypsilanti jetzt gar nicht eingefallen ist, aber einfach nur prinzipiell diese wir arbeiten mit den Linken nicht zusammen Sache, die ist bei der SPD nämlich auch erst seit kurzem fällt die da zusammen. Ne, das war ganz lange, war das bei denen auch einhellige Meinung, dass man das nicht machen sollte und das ist denen auch nicht zu empfehlen, würde ich sagen, schon alleine wegen der möglichen Verwechselbarkeit. Ne? Also ansonsten sollen sie eine Fusion anstreben, dann wäre das vielleicht okay, aber ansonsten man könnte sich ja was mit Einheitspartei überlegen als Name. Ja. Ich habe noch gelesen, in Thüringen hätten sie einen verlängerten Abschiebestopp und so, und da wären die Leute teilweise ein bisschen verärgert, deswegen hätten sie auch viel AfD gewählt, war eine Vermutung halt. Aber es geht dann schon im Kern auch ein bisschen um AfD-Positionen, nur dass die FDP das ja von vornherein gewollt hätte oder nicht gewollt hätte, dass die Abschiebestopps irgendwie wieder aufgehoben werden. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt in irgendeiner Richtung zu vermuten. Da werden die sich ja im Detail darüber entscheiden wollen, im Einzelfall. Ja, aber außerdem hätten sich ja dann die Grünen und die SPD ja dann dahin hocken können und darauf pochen können, dass das nicht passiert oder whatever, ne? Also. Ja, und ich meine, ob das eine reine AfD-Position ist, ist ja sowieso noch in Frage, ne? Also Stopps aufzuheben. Ich denke, man muss das Ganze halt auch vor dem Hintergrund sehen, wenn jetzt eine Ramelow-Regierung kommt, hat die ja immer noch einen Sitz weniger als die anderen. Ja. Und diese ganze Aktion jetzt ist ein Keil, um die Tür weit aufzumachen dafür, dass du jedes Mal, wenn diese drei Parteien was verhindern wollen, dass du auf die einprügeln kannst, dass du ihnen den Faschismus auf die Stirn malen kannst, dass du sagen kannst, okay, ihr könnt es gerne verhindern, aber ihr seid dann schuld, wenn der nächste Holocaust kommt und so. Also es ist einfach nur eine Öffnung der Diskussion, damit man noch aberwitzigeren Schwachsinn über Leute verbreitet. Ja, zumal ja im Endeffekt dann, wenn sie es so machen, ja sowieso wieder die CDU mit der FDP mit der AfD stimmen muss. Ansonsten, also die CDU und die FDP haben ja auch keine Mehrheit. Ja, natürlich, die müssen, ja, aber dafür, da, in dem Fall kannst du dann gleich, dann ist das Tableau schon bereitet. Die sollen sich dann immer enthalten in Zukunft wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus, schön abnicken, was die anderen Tanzbären ihnen davor machen und weiter geht's. Ja, aber was mich halt schockiert ist, dass den Leuten, die das halt machen, so wahrscheinlich jetzt gerade in der Situation der Linken, ne, dass denen nicht auffällt, dass wenn sie wirklich mit dieser Nazi-Keule die ganze Zeit da um sich schlagen, dass wenn sie mit der erfolgreich sind, sie selbst ihre Fehler nicht einmal bemerken würden. Und das ist genauso gefährlich und genauso ernst zu nehmen. Das heißt, sie sollten eben nicht alles gleich mit Faschismus vergleichen. Aber ja, was weiß ich schon. Konstantin Kuhle hat geschrieben auf Twitter, wir werden uns das Vertrauen der Menschen, die wir enttäuscht haben, zurückerarbeiten. Aber wir dürfen Gewalt und Drohungen nicht gegen unsere Kandidaten und ihre Familien, wir dürfen Gewalt und Drohungen gegen unsere Kandidaten und ihre Familien nicht hinnehmen. Demokratisches Engagement in der politischen Mitte hat einen Wert und Respekt verdient. Da ist ein Bild von wahrscheinlich, also mit einem Plakat von Konstantin Kuhle im Fenster und dann auf der Mauer ist mit Graffiti gesprüht Verräter. Also ich sag mal, dem zweiten Satz von ihm stimme ich zu, dass das nicht geht. Aber der erste Satz ist gleich schon, er nimmt gleich das Narrativ auf. Wir müssen uns das Vertrauen... Nein, müsst ihr nicht. Die anderen sollten aufhören zu lügen und zu hetzen, das wäre besser. Aber dieses, gleich schon dieses Unterwürfige, das geht mir gleich tierisch auf den Sack. Genau, und das war auf jeden Fall bei einem großen Teil der Leute halt gerade jetzt auch. Also ich meine, ich verstehe das ja. Ne? Also es ist halt schon, krass, wenn du jetzt in so einer Partei nicht nur so ein Typ bist, der seine eigene Meinung irgendwie sagt, so einmal die Woche um 18 Uhr oder so, sondern ja, wenn dich die Leute halt auch kennen, wissen, wer du bist und du dann da irgendwo stehst und du das vertreten musst und du die ganzen Leute im Nacken hast, die alle da irgendwann bei irgendwelchen Veranstaltungen dich da mal ernannt haben oder was auch immer und diese ganzen Sachen und dann hast du alle möglichen Journalisten, die dir irgendwas erzählen und dieses ganze Zeug und ja, das ist halt schon heftig so und ich könnte das auch nicht machen, also von daher verstehe ich schon so ein bisschen, warum man sich dann da so ein bisschen die Schere im Kopf irgendwie hat und dann irgendwie meint, dass man da irgendwas retten kann oder sich da irgendwie so ein bisschen aus der Schusslinie dann nehmen muss oder so, ne? Also lauter solche, ja, also ich weiß halt nicht, ob er das wirklich so sieht oder ob er das nur jetzt sagt, um da mit Ruhe reinkommt oder so und bei den anderen Leuten halt auch, ne? Also das waren ja von diversen Landesverbänden gab es ja Statements von, also hast du alles Mögliche, du hast Julis, die auch erstmal, soweit ich das mitbekommen hatte, so ein Statement rausgehauen hatten, was auch in die Richtung ging von Herrn Lindner ursprünglich und von Herrn Kubicki, dass man halt gesagt hat, so ja, die Umstände hätten wir uns natürlich nicht gewünscht, aber dann schauen wir mal, was man jetzt aus der Nummer machen kann. Eine Zusammenarbeit mit der AfD wird natürlich ausgeschlossen. Und das später dann halt auch ja über den Haufen geworfen wurde, im Endeffekt zu so, nee, das war ein Fehler und das hätte man nie machen dürfen, der muss sofort zurücktreten, der hätte es nie annehmen dürfen und so weiter und so fort. Ja, also ist halt schwierig zu sagen, wie da so ein bisschen die Abwägung ist, ob die Leute dann da wirklich jetzt irgendwie dann selber nur irgendwie da Angst bekommen oder so oder meinen halt eben, dass die Wähler das gerne so wollen und dass sie dann alle jetzt wegrennen oder so. Ja, das ist doch die Frage. Kommt die Kritik jetzt von vielen FDP-Wählern und FDP-Mitgliedern? Ich meine jetzt abgesehen davon, dass es halt natürlich eine unglückliche Situation ist. Ich denke mal, Kritik kommt eh von Leuten, die der FDP sowieso immer kritisch gegenüberstanden und gewiss nicht das Wählerklientel der FDP. Ja, das denke ich mal auch. Also meine Frage ist, wie ist denn die Stimmung in der Partei? Sind die Parteimitglieder wirklich sauer auf den Typen in Thüringen, weil er sich so hat überziehen lassen? Oder also kommt das mehr von außerhalb? So, die Leute, die dem Herrn Kuhle jetzt Verräter an seiner Häuserwand schmieren, die waren nie FDP-Wähler und die werden auch nie FDP-Wähler werden. Und schon gar nicht Mitglieder. Wir hatten ja eben schon den Herrn Gieser, der auf jeden Fall eben der Meinung war, dass man eigentlich den Herrn Kemmerich komplett aus der Partei ausschließen müsste wegen seinem so schädigenden Verhalten. Also diese Gruppe der Leute gibt's schon. Den Herrn Kuhle würde ich jetzt auch eher in dieser Richtung einschätzen. Also ich will nicht in alten Wunden stochern, aber das, was die FDP seinerzeit gemacht hat mit ihrem Wechsel zwischen CDU und SPD oder von SPD nach CDU und damit auch den Regierungswechsel eingeläutet hat, zu Kohl hin, das war schon einigermaßen verräterisch, doch. Aber das ist natürlich vorbei, lange, ne? Das ist lange her und so. Das ist natürlich nicht mehr gang und gäbe und ich glaube, das passt hier auf den Kuhle auch nicht unbedingt. Nur, ob einer ein Verräter ist oder nicht, das macht sich ja dann schon auch an Sachen fest, die dann mitentschieden wurden oder so, oder Meinungen, die er geäußert hat oder nicht. Ja, aber darum geht es jetzt hier überhaupt nicht. Es geht ja jetzt nur darum, um Verräter an der Demokratie halt, weil man ja jetzt der AfD den Weg bereiten will, diesen Bullshit. Ne? Also um auf Price seine Frage zurückzugehen, ich habe einige FDPler, Influencer auf Twitter gesehen, die sich darüber ziemlich aufgeregt haben. Also ich hatte auch einen Haufen von den Tweets gespeichert, aber ich habe die eher so abgelegt als ja, Fähnchen im Wind, die leicht zu beeinflussen sind. Hat die Gefühl. Die eigentliche Frage ist ja, weiß nicht, ob du das weißt, ist Ali Utlu schon eingetreten? Ich hab's probiert, die ganze Zeit aus seinen Tweets herauszulesen, aber es ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Also ich kann's dir Weil das wäre ja der Running Gag. Ich meine, wir hatten das ja für die Leute, die nicht so oft zuhören. Der Ali Utlu ist schon öfter in verschiedenen Parteien gewesen, kann man mal. Lass mich noch mal kurz auflisten. Erst war er bei den Piraten mit mir zusammen. Daher kenne ich ihn auch noch. Dann war er bei der Partei der Humanisten, dann war er in der Linkspartei und dann ist er zur FDP und dann ist er wieder raus aus der FDP und jetzt ist er quasi parteilos und möchte eigentlich wieder rein in die FDP, hat er zumindest angekündigt. Keine Ahnung, ob es ihm schon geglückt ist, es gab da wohl Probleme. Weil der gehört auf jeden Fall auch zu den Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, wie kann man das machen? Wie kann man was machen? Dass der Kämmerich sich da wählen lässt. Echt? Das hatte ich eigentlich von ihm so ein bisschen anders gehört, aber gut. Echt? Ja. Also ich hatte ein Dings gelesen, wo er irgendwie die FDP auch angegriffen hat. Also ich weiß auf jeden Fall, dass so wie ich das gesehen habe, ich habe das ja auch schon kommuniziert die Woche über, haben das auf jeden Fall auch diverse andere Leute gelesen. Einen Text, den ich in diesem Zusammenhang auch sehr interessant fand, war von einer Dame hier bei mir aus Niedersachsen, die mir nur flüchtig bekannt ist, die halt geschrieben hatte, dass sie sich im Moment nicht besonders frei fühlt bei den Freien Demokraten. Also weil halt eben viele Leute da jetzt so emotional halt reagieren über diese ganze Sache und sich halt dieser Empörung im Endeffekt da jetzt so viel drauf geben halt. Also wo ich halt auch sagen würde, man hätte das jetzt einfach mal seinen Weg gehen lassen. Und halt eben betonen, dass man da dann halt keine Zusammenarbeit macht. Und jetzt ist es ja halt eben, also es gab ja zwischendrin auch mal diese Umfrage, ich habe jetzt schon vergessen, ob wir die jetzt noch haben, aber auf jeden Fall so eine Umfrage, wo sie die Anhänger von den Parteien gefragt haben, wer mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Oder sich da gar keine Zusammenarbeit mit der AfD irgendwie vorstellen kann. Und da war halt das Ergebnis bei der FDP relativ hoch, beziehungsweise relativ gering, je nachdem, wie man es halt sehen will. Halt mit einer eventuellen Zusammenarbeit, wo ich halt an dieser Stelle auch beschwichtigen muss, halt, dass eine Zusammenarbeit kann halt alles Mögliche bedeuten im politischen Kontext. Ne? Also für mich, wenn man mir diese Frage stellen würde, würde ich es wahrscheinlich auch sagen, dass es eine Zusammenarbeit geben kann. Allerdings würde ich dabei auf gar keinen Fall an irgendeine Art von Regierungszusammenarbeit denken. Sondern nur irgendwelche Dinge, die halt die Opposition macht, Kontrolle von Gesetzesvorhaben und so, wo man dann irgendwelche Mehrheiten da braucht, um irgendwelche Untersuchungsausschüsse, irgendwelche Klagen vom Verfassungsgericht, solche Dinge zu machen, dafür da würde ich dann halt dran denken. Und ich nehme jetzt einfach mal an. Das politische Tagesgeschäft. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass die gut informierten. Da darf man auch nichts machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da in den Arbeitskreisen so aussieht, wenn da irgendwelche Vorschläge kommen, dass selbst in den nicht öffentlichen Sachen da ein gewisser Druck in den Gruppen ausgeübt wird, dass halt Vorschläge auch auf Arbeitsebene abgelehnt werden, wenn die aus der falschen Richtung kommen. Und das ist ja schade, weil auf Arbeitsebene können sich ja gute Vorschläge, egal von wem sie kommen, durchsetzen. Aber da wird einfach, es behindert den ganzen politischen Prozess. Es ist echt schlimm. Ja, ich rechne auf jeden Fall auch damit, dass halt die Angehörigen von den Fraktionen, vollkommen egal ob Bundestag, Landtage oder Kreistag oder wo auch immer, sich halt auch denken, was das für Presse halt eben gibt. Ne? Also dieses Ding mit den Medien, das ist ja auch so unser Dauerthema hier seit GEMA geht, für die Leute, die uns nicht so oft zuschauen. Das ist halt deren Politik, die betreiben und die bauen auf jeden Fall Druck da auf, dass man da auch es mit der Angst zu tun kriegt, halt, dass man direkt dann medial irgendwie vernichtet wird, wenn man da irgendwie die falschen Allianzen schmiedet und sei es nur, um irgendwie eine gemeinsame Klage irgendwo einzureichen oder sowas. Also Dinge, die jetzt überhaupt nichts mit irgendeiner inhaltlichen Zusammenarbeit zu tun haben, nur damit, dass man jetzt zufällig mal die gleichen Gesetzesvorhaben irgendwie doof findet oder verfassungsrechtlich bedenklich findet oder so. Aber um das nochmal abzuschließen, hat ja jetzt Herr Lindner am Freitag nach dieser Sondersitzung von dem Parteivorsitzenden hier, Vorsitzleuten, wie auch immer das heißt, ich bin Profi, merkt das schon, hat er gesagt, dass jetzt auch also diese Sachen kategorisch ausgeschlossen werden. Ne? Also auch irgendwelche gemeinsamen Klagen oder so schließen sie jetzt aus. Und damit hat man sich da jetzt quasi auch noch zu drängen lassen, dass man dann da ja auch nicht irgendwie mein Ergebnis im Sinne der Leute irgendwie herausbekommt oder so. Ich weiß es nicht. Mir würde das eigentlich auch schon zu weit gehen, aber das ist scheinbar das, wozu man sich jetzt im Moment genötigt fühlt, auch mit diesem ganzen Druck halt, ne? Und diesen ganzen Leuten, die da irgendwie meinen, wir sind schon wieder in Weimar, hier ist bald irgendwie... Ja, die Presse schreit ganz schön, ne? Ja. Aber gut, Weimar-Sprüche habe ich früher aber auch rausgehauen, aber da war Flüchtlingskrise und viel Terror, das ist mittlerweile weniger. Aber da habe ich auch manchmal vor Weimar gewarnt. Wir sind hier nicht in Weimar, Dürr. Werden es auch niemals. Im Hamburger Schanzenviertel, Randaleangst. Antifa droht, FDP sagt Veranstaltung ab. No, das ist jetzt nämlich nötig im Moment. Und eine Büttenrede hat es auch gekostet. Und hier der Herr Meier auf dem Foto, das wohl seit ein paar Jahren immer als Biene Meier gemacht und jetzt geht's nicht. Wegen Drohung. Hat er dann den anderen als Willi dabei gehabt von der FDP? Das wäre cool. Das ist Cultural Appropriation oder was? Ja, das hier ist eigentlich, das ist eigentlich der Herbste von allen so. Also der hat das mit dem schalsten Nachgeschmack, die Geschichte mit dem Ostbeauftragten. Also da ist mir richtig übel geworden. Weiß nicht, wer es eingereicht. Habe ich das eigentlich? Nein. Hab ich nicht. Ist noch jemand da? Ich glaube nicht, dass es von mir war, aber also ich glaube, das ist ein ganzer Abriss über diese ganze Geschichte mit Thüringen nochmal, wo das alles auch ein bisschen drinsteht und ein paar Argumente auch gelistet werden. Ja, und mit dem Ostbeauftragten, ja, sicher ist das irgendwie. Also, er hat sich ja auch ein bisschen entsprechend konstatiert auf Twitter wohl, dass er da überrascht wurde und natürlich irgendwie dann das Angebot, er dürfe zurücktreten, so ungefähr angenommen hat, das ihn die Merkel unterbreitet hat. Ja, es ist so ein Machtsignal, das wieder schickt einfach nur, ne? Aber der Mann hat nichts weiter getan, als dem Typen zu gratulieren. Hm. Also das reicht, um unter Kanzlerin Merkel nett gebeten zu werden, politisch. Hätte er angeblich gratuliert mit der Bemerkung, dass irgendwie die politische Mitte das gewesen wäre oder so, die ihn gewählt hätte. Das ja, war und? Nicht der Punkt. Ja, ich sag nur, das war glaube ich Abgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet. Allein ihrem Gewissen, nicht der Frau Merkel. Und einfach jemanden wegen sowas abzuschießen, eiskalt, der wegen seiner Arbeit jetzt nicht irgendwie in der Kritik stand oder so, finde ich, zeigt sich ja auch. Kann auch gerne Bauern opfern, ne? Aber die Frau ist doch nicht mal mehr, die ist doch nicht mal mehr Parteivorsitzende und trotzdem kann sie einem Politiker ihrer Partei zwingen, einen Posten aufzugehen. Irgendwas daran stinkt ganz gewaltig. Also ich hoffe ja, dass irgendwann muss ja mal der Druck auf dem Kessel so hoch sein, dass der Deckel wegfliegt. Aber Grünes Prinzip in der CDU funktioniert gut, ja. Ja, aber so weit sind wir halt. Ich fühle mich schon eher wieder, das mit der DDR ist zwar inzwischen auch Klischee, aber ja. Es ist auf jeden Fall nicht angenehm oder intuitiv, wenn alle von Demokratie reden und diese dann aber sofort zerfällt, wenn man sie auch nur anhaucht. Boris Reitschuster schreibt, interessante Info von einem ÖR-Insider. Er sagt, dort sei gestern die Angst umgegangen, weil Hashtag Kemmerichs Veto genügt hätte, um die Gebührenerhöhung zu verhindern. Die brauchen ARD, ZDF und Co. aber unbedingt, weil sie die Ausgaben so aufgebläht haben, dass sie von Reserven leben. Aha. Oh je, das ist ja nicht das gut. Das sind die riesigen Pensionsverpflichtungen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Und die haben angefangen, die Rücklagen für die Pensionsverpflichtungen anzutasten, was an sich nicht geht. Und jetzt möchten sie gerne mehr Geld von uns, damit sie weiter Schwachsinn produzieren können und 30.000 Spartenkanäle und Funk finanzieren. und das Traumschiff und diese ganzen schlechten Krimis, die keiner sehen will. Die Finanzierung von diesen Serien, die verschlingt nicht mal die größte Summe des Geldes. Ja, ich weiß ja. Verpflichtungen, die ich schon genannt habe, die immer weiter steigen. Und der Punkt ist ja der, jemand, der heute in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eintritt, der kriegt ja Pensionsleistungen wie Leute vor 20 Jahren. Das ist ja in keiner anderen Branche so. Nur als Nebenbemerkung dazu. Deswegen ja, und gerade auch wenn dann... Immer weiter. Die Lizenzgebühren, die für ausländische Rechte gezahlt werden, die sind der zweite große Kosten. Ja, die haben aber auch haufenweise Freie jetzt mittlerweile, die sie früher nicht hatten, solche Sachen. Also es gibt auch immer zwei Seiten. An der einen Seite da mauscheln sie und drücken sie auch, wie sie können. Ja. Ja, natürlich, die drücken die Produktionskosten bei den Eigenproduktionen. Wieder das, was die Originäre auch bei den Journalisten. Dafür wird am wenigsten Aufwand betrieben. Das finde ich nicht gut. Oh mein Gott. Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Noch ein weiterer Artikel zu dem Thema. Ein weiterer Schritt zur politischen Unkultur. Ein Essay von Georg Sisslin. Die Farce von Thüringen ist ein neues Kapitel in der großen Erzählung vom Ganzen und Niedergang der deutschen Demokratie. Vom Glanz und Niedergang, sorry. Ja. Die stabilisierende Mitte war eine Erfindung. Interessant, ja. Ne? Fucking Centrists. Ein Wahlgang in Thüringen und schon ist die stabilisierende Mitte eine Erfindung. Das ist, was ich meine. Das ist genau, was ich meine. Das ist so dieses unendlich starker Schwächling-Syndrom. So, unsere Demokratie ist so unglaublich stark und wir schaffen das und alles wird gut und alles klasse. Und dann passiert ein so ein Ding und schon zerfetzt sich das von selbst, Mann. Ach, kann doch nicht sein. Das liest sich so, als hätten sie die Texte schon vor, keine Ahnung, längerer Zeit geschrieben, nur keinen Grund gehabt, die zu veröffentlichen. Als die Mitte-Studie rauskam, haben sie die geschrieben. Ja. Mhm. Die Spaltung der bürgerlichen Rechten steht auch in Deutschland bevor. Mit der Demokratie gegen den Faschismus oder mit dem Faschismus gegen die Demokratie einen dritten Weg hat man sich fachgerecht selbst verbaut. Und die Thüringer Lektion ist ein weiteres Stück unterwegs zu dieser Spaltung. Da wird vom dritten Weg gesprochen, das mag ich nicht. Abel, wie findest du das? Nee, weiß ich nicht, der ist gerade AFK. Dritter Weg. Also. Nun erweist sich innerhalb kurzer Zeit, dass es diese stabile und stabilisierende Mitte nie gegeben hat. Sie war eine Medienerfindung, eine Maske für Lähmung, Langeweile und sogenannte Politikverdrossenheit. Ein Schleier über einer Gesellschaft, die sich ihren Status der Demokratie und eben der Entdemokratisierung nie eingestehen wollte und es immer noch nicht tut. Guck mal, eine stabilisierende Mitte ist eine Erfindung, kann ich dir gern so abnehmen. Das Ding ist einfach nur, ohne diese Erfindung gibt es nur immer dieses Ding von entweder bist du für mich oder gegen mich Moralität. Und das bringt halt nichts für niemanden. Das ist eher ein Wegbereiter für Faschismus als für Demokratie. Also man muss schon irgendwo Leuten erlauben, einfach zu sagen, weißt du was, so ich bin mittig. So, ich enthalte mich oder nee, danke. So, ich stimme euch beiden nicht zu, weißt du? Absehbar entstehen aus dem Zerfall der politischen Mitte, der eben auch ein Zerfall der politischen Kultur bedeutet, zwei große Lager. Auf der einen Seite der zunächst lockere und uneingestandene Zusammenschluss von bürgerlichen, konservativen, Marktradikalen und einer Rechten, deren Führer in Thüringen man nicht nur mit juristischer Grundierung faschistisch nennen darf. Auf der anderen Seite ein Zusammenschluss demokratischer, höchst maßvoll linker, zivilgesellschaftlicher und ökologischer Gruppierungen. Mann, Alter, wenn ich noch einmal das Wort Faschismus höre, verwendet in einem Konzept von so einem Kontext von demokratischer irgendwo hier so ein Fauxpas oder irgendeine Situation, die sich da entwickelt, in so einem Kontext, ohne dass es dabei auch nur annähernd zu irgendwelcher Gewalt kommt von der Seite, die als faschistisch bezeichnet wird. Ich meine, bitte, wo sind die AfD-Aufmärsche, die dann reichskristallnachtmäßig mit Fackeln durch die Stadt ziehen? Bitte, wo? Die Chancen dieser linken Gruppen für die Verteidigung von Demokratie, Menschenrecht und Verfassung ständen so schlecht nicht. Hätten nur Opportunismus, Korruption und Feigheit in der einstigen Mitte eine Grenze. Ich verstehe das ehrlich nicht, Mann. Wenn die Leute wirklich behaupten, dass die AfD sowas von Fascho ist und der Faschismus hier wieder aufkocht und so, wieso können die sich das in so einer Zeit leisten, diesen Faschismus eben dann auch so noch weiter anzustochern, indem man Leuten sagt, ja hier, ihr habt keinen Mittelweg, es gibt keine Mitte. So, entweder bist du ein Fascho oder du bist es nicht. So, das ist doch genau das Ding, was Leute eher dazu treiben würde, in sich selbst zurückzukehren und sie dann radikalisieren würde, im zum Beispiel Bezug gegen links zu sein, also halt im Endeffekt dann schon so näher zu Faschismus zu rutschen. Meine Fresse, Mann. Ich verstehe das wirklich nicht, Mann. Das macht keinen Sinn. Ich will verhindern, dass der Faschismus wieder aufsteigt. Was mache ich? Ich mache Texte darüber, wie der Faschismus doch schon ewig da ist und nie weg war und hier kommt zu mir jetzt. Nee, Mann. Demonstranten fordern Jenas Oberbürgermeister zum Rücktritt auf. Was denn jetzt in Jena passiert? Ja, der hat gratuliert. Das ist ein Problem. Ach komm, nee. Doch, der sagte, er wäre hoch erfreut über die Wahl seines Parteikollegen und hat dann auch gesagt, er löscht den Tweet nicht, weil das gebiete die Höflichkeit, jemandem zu gratulieren zu so einer Wahl. Ja, siehst du mal, so in einem Kontext von alle verhalten sich wie Tiere und keiner hat Bock, professionell zu sein, ist halt ein Typ, der einfach mal so eine Formalität ablässt und sich vielleicht auch irgendwo auch freut, so, ne, der muss das sofort zurückziehen. So, da müssen wir jetzt einschreiten. Der muss sich jetzt mal hier professionell verhalten. Aber dass die Leute, die ihn da kritisieren, sich selbst wie Tiere aufführen, das ist denen ja vollkommen egal. Ja, vor allem 250 Demonstranten sind bei 110.000 Bürgern in Jena. Lass mich auf jeden Fall. Also, ja. Auf jeden Fall, weißt du, so, meine Güte, ey. Warum, was soll das? Warum auf jemanden einfach losgehen, weil er eine Höflichkeit gemacht hat? Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Also, das ist so, ja, wir gehen jetzt demonstrieren. Ja, wir müssen jetzt demonstrieren. Was ist denn passiert? Ja, der hat dem gratuliert zur Wahl. Ja, und das ist das legitimiert halt auch die. Aber es sind halt auch die wahren Gläubigen, die sich dahin stellen, die wirklich glauben, dass wir in Endzeit leben und dass der Faschismus durch die AfD ausbrechen wird. Also das muss man halt berücksichtigen. Das sind halt die Leute mit einem geschlossenen Weltbild. Ja klar, ja. Da kann man froh sein, dass es nur 250 sind. Also. Ja klar, ja, es ist wie gesagt eine total irrelevante Zahl. So. Ja, aber wenn halt Parteiabgeordnete einer Partei einen Repräsentanten von der anderen wählen und den auch toll finden, so, dann heißt es hier, was soll das, wie kann man nur. Ach. Naja, ist klar, ey, soll der jetzt zurücktreten, soll der jetzt seinen Tweet löschen? Kemmerich soll gehen, SDP knüpft GroKo Fortbestand an Rücktritt. Ist Kemmerich nicht eh schon aus dem Amt gegangen? Also der war ja irgendwo weniger als 15 Minuten im Amt, so irgendwie 2 Minuten und ist dann zurückgetreten, ne? Nee, das war schon ein bisschen länger, aber jetzt mittlerweile, ja. Das ist eine erpresserische Forderung. Ja, und ich meine, ich verstehe das auch gar nicht. Was hat denn jetzt die FDP mit der großen Koalition im Bund zu tun? Ach, das ist die Maus, die brüllte. Das ist hier die SPD. Gerade Frau Esken hat sich gedacht, prima, eine Bühne, da gehe ich hin. Da ist nicht auch gefragt worden, Leute. Ja. Wenn sie gefragt werden, dann muss man sich nicht wundern, dass sie Antwort geben. Okay. Die Esken hat ja auch gesagt, Thüringen sei krank und man müsse es heilen. Muss man sich mal reinziehen. Meine Güte, Alter, was denn? Ja, für eine ganze Land, für eine ganze Stadt Thüringen, Alter. Trotz sind keine Meinung. Hier denn? @homoduplex auf jeden Fall auf Twitter. Bester Mann. Mhm. Ja, in der Grafik war es halt ganz interessant, dass man Ausschluss der Zusammenarbeit mit der AfD bei 8% der Leute von der AfD hat und dass die Grüne, dass jeder Fünfte in der Grüne ist potenziell Faschist. Also ich würde das jetzt mal so, es kann ja eigentlich nur bedeuten, dass 8% der AfD nicht mit anderen Parteien zusammenarbeiten wollen, oder? Weil es steht nicht da oben, aber... Missverständliche Fragestellung oder sowas hier, glaube ich auch. Also riecht sehr danach. Also wenn man eine Statistik unterjubeln, die Kokolores ist. Prozent der AfD-Anhänger sprechen ja, sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Was für eine Partei bin ich hier eigentlich? Hallo? Hallo? Kann mir jemand helfen? Ja. Ich dachte, das wäre dann ein Strickkurs. Das war natürlich die Sache, wo ich vorhin schon drüber gesprochen hatte, ne? Mit der Zusammenarbeit. Meinung, Mobbing. Oh, wir sind durch mit Thüringen. Meinung, Mobbing. Mobbing, Meinung. Dieser grünen Vorstoß birgt Gefahren für unseren Rechtsstaat. Von Professor Dr. Arndt Dieringer. Ja, das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten Streams so alles zum Thema Beweislastumkehr und solchen Sachen gesagt haben. Der Herr Dieringer schreibt da ja mal ganz, ganz pointierte Sachen, deswegen wollte ich den Artikel empfehlen. Es geht hier auch wieder drum, um diese Mobbing-Richtlinie der Grünen, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben. Und sein Fazit ist halt, dass man, also ich zitiere mal, solche Probleme, so also diese ganzen schlechten Beweisbarkeiten und Daten, Auskunftsrecht und was alles, das berührt. Und diese Probleme sollte der Gesetzgeber bedenken, bevor er immer mehr Beweiserleichterungen statuiert. Das gilt umso mehr, als die Gefahr besteht, dass sich mit jeder weiteren Änderung der Beweisregeln nach und nach auch unser Rechtsbewusstsein ändert. Und konsequent zu Ende gedacht, stellt sich dann irgendwann die Frage, warum man solche Beweiserleichterungen nicht auch im Strafrecht nutzt. Wenn jemand zivilrechtlich beweisen muss, dass er einen Arbeitnehmer nicht gemobbt hat, warum soll im Strafrecht etwas anderes gelten, wenn das angebliche Mobbing zu körperlichen Schäden geführt hat? Also wie gesagt, sehr, sehr guter Artikel, sehr schöne Zusammenfassung, warum diese neue Mobbing-Richtlinie da eingeführt wird. Finde ich dann merkwürdig. Ich sehe es schon kommen. Da kriegst du so, so Fälle wie, ich werde gemobbt, ich muss rechtzeitig zur Arbeit erscheinen. Nein. Dr. Arndt Dieringer ist ein Krypto-Weltraumaffe jetzt bewiesen. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Bester Mann. Wurde der nicht auch von Böhmer? Machiavellianas. Die Marsianas. Der Machiavellians, Defenders of Freedom, ist ein sehr, sehr geiles Buch aus den 40ern, was aufzeigt, dass, wenn man machiavellisch sagt, dass man eigentlich keine Ahnung hat, wovon man redet, und dass die ziemlich klug waren, was die so angestellt haben. Richtig, so Arschlochverhalten meint man meistens, glaube ich. Ja, man meint Arschlochverhalten, aber man kann halt aufgeklärter über die menschliche Natur ist und halt sich eingesteht, dass es die Menschen keine Engel sind und dass man auch ihre negativen Seiten sieht. Nee, das geht mir schon zu weit. Das geht mir zu weit. Das kann also ich habe ohne Spaß das Buch, das war eins von den besten Büchern in den letzten Jahren. Machiavelli war ja auch Assassine, weiß man ja seit Assassin's Creed. Außerdem sind nach ihm die Nudeln benannt, Macaroni. Ja. Special Series 2020 Election Secure Your Vote. Despite election security fears, Iowa caucuses will use new smartphone apps. Uff. Kommen wir ganz schnell nach Amerika und zu dem Chaos, was da gerade stattfindet. Ich will mich auch nicht lange dran aufhalten, aber die Demokraten suchen ja gerade nach einem Präsidentschaftskandidaten, der es mit Donald Trump aufnehmen kann, und die wirken recht verzweifelt. Und jetzt rächen sich zwei Sachen. Nummer eins. Es ging hier um ein Vorwahlverfahren von Kandidaten in einem Bundesstaat, und es rächt sich, dass die Demokratische Partei, die Democratic Partei, ich sollte nicht demokratisch sagen, weil das ist ja eher ein Attribut, was ich denen gar nicht so gerne zuschreiben würde, aber die Democratic Party, die auf jeden Fall, die haben sehr wenig Geld, um ihre Wahlen überhaupt zu organisieren. Weil im Wahlkampf gegen Donald Trump haben die Kandidaten auf einem recht unüblichen Weg nicht über die Partei, sondern direkt Geld akquiriert. Halt, hat was zu tun mit Direktspenden übers Internet und so weiter. Deswegen hat die Partei sehr wenig Geld. Deswegen ist die Partei ja auch anfällig für irgendwelche Leute, die mit ganz viel Geld auftauchen und versuchen, die Partei zu übernehmen. Und was ist hier passiert? Die haben das ganze Wahlsystem auf Smartphone-Apps quasi umgestellt. Und hier haben wir einen Artikel, der ein oder zwei Wochen vor der Wahl alle Probleme beschrieben hat, die dann quasi bei der Wahl stattgefunden haben. Ja, es ist eine App gewesen, die hatte nicht nur Probleme, was Datenschutzbedenken angeht. Die App hat einfach wirklich nicht funktioniert. Ja, es gab Wahlkreise, die haben viermal so viel Stimmen übermittelt, wie sie überhaupt hatten, oder die haben null übermittelt, und es gab ein absolutes Chaos, und das hat überhaupt nicht funktioniert. So. Ja, dazu habe ich da noch... Mit Ansage, trotz aller Warnungen, trotz einer sehr großen Welle, die durch die Medien tatsächlich in Amerika gegangen ist, im Vorfeld darüber. Und das einfach nur, um zu zeigen, was da gerade in Amerika passiert, ist absolute Clownshow. Das kann man gar nicht mehr anders bezeichnen. Ja, eine Prise Salz dazu noch. Einer der Kandidaten, der war tatsächlich an der Firma über Umwege beteiligt, die diese App quasi gefertigt hat. Und der wurde dann im Endeffekt auch als Gewinner hinterher deklariert. Cool, klasse. Aber im Endeffekt hat das überhaupt gar keine Auswirkung auf irgendwas, weil es halt auch nur ein Teil im Vorwahlkampf war. Und im Nachgang hat man jetzt gesagt, wir zählen das einfach mal nicht. So, und nicht nur bei der Wahl gab es auch Probleme, sondern auch bei sehr vielen anderen Sachen. In Amerika ist es so, dass dass gewisse Staaten genommen werden aufgrund von gewissen Zeitabschnitten oder einer gewissen demografischen Zusammensetzung in diesen Staaten als Indikatoren, wie wird eine Wahl ausgehen. So, und die Befürchtung war jetzt halt, dass bei der Iowa-Wahl rauskommen würde, dass der Bernie Sanders einer der Favoriten wäre bei der Wahlbevölkerung für den Präsidentschaftskandidaten der Democratic Party. So, und ja, absolutes Chaos, was da gerade abgeht. Die werden sich wahrscheinlich auf keinen einzelnen Kandidaten einigen können. Und im Endeffekt wird es eine Brokered Convention geben. Und das heißt, das Feld wird für alle Leute offen sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Democratic Party sehr wenig Geld hat und dass es leicht ist für Leute, die einiges an Geld haben, einfach einzusteigen und quasi das System zu übernehmen, indem sie es einfach finanzieren. Bloomberg ist so ein Kandidat, der ist jetzt halt in den Wahlkampf auch eingetreten, will halt demokratischer Präsidentschaftskandidat werden und Donald Trump besiegen. Und hat jetzt schon dreimal so viel Geld investiert in den Vorwahlkampf, als Donald Trump selber in seinen eigenen kompletten Präsidentschaftskandidatenwahlkampf reingesteckt hat. Also wird er auch dreimal erfolgreicher? Ja, das mag, also zumindest in der, er hat den Vorteil, dass er den Prozess der Democratic Partei quasi übernehmen kann, indem der in so Staaten wie Puerto Rico beispielsweise extrem viel Werbung schalten kann, wo normalerweise keiner irgendein Geld investiert, weil Puerto Ricaner dürfen zwar im Vorwahlkampf stimmen, wer der Kandidat wird, aber dürfen den Präsidenten selber nicht wählen. Und solche Sachen, ja. Der hat eine riesige Kampagne gestartet, um das ganze System zu seinen Gunsten auszunutzen, dass er halt auch in allen Debatten dabei sein kann. Da hat er schon eine Regeländerung quasi verfügt. Hier haben wir einen Artikel vom Guardian von einem, der Democratic Partei sehr gewogen ist, der sich auch sehr stark darüber aufregt. Und der erste Satz ist schon wunderbar in dem Artikel, wo er einfach sagt, so ja, Donald Trump wird ungefähr auf 3 Milliarden geschätzt. Bloomberg ist nochmal eine ganz andere Kategorie, der hat so 60. So, und der hat jetzt schon angekündigt, dass er bis zu 2 Milliarden US-Dollar aus seinem Privatvermögen in einen eventuellen Präsidentschaftswahlkampf stecken wird. Da freuen sich natürlich alle Leute, die irgendein Werbebudget füllen müssen drüber, bei den Fernsehsendern und so weiter und so fort. Und nochmal, die Demokratische Partei ist halt heruntergewirtschaftet worden und hat kaum noch eigene Finanzmittel, um überhaupt den Prozess zu gewährleisten. Deswegen sind die auch auf solche externen Geldquellen angewiesen. Ja, also was die Demokraten gerade in Amerika machen, das ist nicht demokratisch. Wogegen die letzte demokratische Präsidentschaftskandidatin ja gar kein Geld hatte. Die war arm wie eine Kirchenmaus und konnte da gar nicht. Also ich finde es. Hillary Clinton jetzt oder wer? Ja, ich finde es ein bisschen lächerlich. So. Ja, bei Hillary Clinton war es ja beispielsweise so, dass die halt sehr viel Wahlkampfspenden ja bekommen hat, aber die hat ja diese Systematik etabliert, dass es nicht halt über die Partei läuft, sondern halt direkt über sie. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit ihr und ihren E-Mails aus? Naja, ja, egal. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ja. Ich sage es ja weiterhin. Ich glaube, dass Hillary Clinton in dem Wahlkampf jetzt irgendwann noch eine Rolle spielen wird. Und alles deutet darauf hin, dass es eine sogenannte Brokered Convention geben wird. Heißt, alles, was bis jetzt passiert ist, ist absolut für die Katz gewesen. Alles Geld ist verschwendet gewesen. Es gibt quasi eine Wahl auf der Democratic Party Convention und die Delegierten wählen dann den Kandidaten. Und das kann jeder sein. Auch vielleicht Hillary Clinton, wer weiß. Weißt du was, immer wenn ich Herrn Böhmermann sehe, muss ich genauso facepalmen wie er auf seinem Profilbild. Oh je, der hat getweetet, ich habe bei twitter.de Support halt bereits 9 Accounts geblockt. Ein paar Pornobots und 2 aus inhaltlichen Gründen. Eine verwirrte Politikerin und einen traurigen Meinungsjournalisten, die sich beide im Grenzgebiet zwischen Liberalismus und Rechtsextremismus verlaufen haben. Trauriger Weinsmiley. Oh. Und dann noch ein Bild dazu. Da hat er da blockierte Accounts 9. Also der zeigt nicht, wie die Accounts heißen, die er blockiert hat. Was irgendwo sinnlos ist, dann als Bild zu zeigen, dass er nur 9 hat. Okay, cool, hast jetzt bewiesen, dass du nur 9 Leute blockiert hast. Ja, Moment mal, Moment mal. Das ist halt gerade das Ding. Also, ich weiß. In dem Bereich hier weit abgeschlagen von der 9 so leicht erkennen kann, hat er das da irgendwie rausretuschiert. Also das sind eigentlich ein paar hundert, wenn nicht sogar über 1000. Also du meinst, dass dieser eine kleine weiße Pixel da links von der 9 ziemlich weit, da dass das schlechte Photoshop war, ne? Ja. Das ist, was der Böhmermann einen ironischen Witz nennt. Also ich habe mir das nicht größer angeguckt, und dann sieht man das genauer, dass da was retuschiert wurde. Ja. Es kann nicht sein, dass es nur 9 sind, okay? Komm, nee, Jan, bitte. Du hast noch weitere... Aber fände ich interessant, dass er das Wort Meinungsjournalismus benutzt, oder Meinungsjournalist. Es sei denn, ich kann dir auch genau sagen, wie der meint. Pornobots, alle Leute, die ihr querbeet blockt. Ich finde aber auch die Beschreibung... So ein Pornobot einfach. Ganz interessant. Ganz Gebiet ist ja auch eine Aussage, da macht er genau diese Vermischung, die der Chris vorhin schon angesprochen hat, dass er die Liberalen alle zu den Rechten ordnet. Ja, das, da eine Verwirrung. Das Ding ist ja auch, ich glaube, hier sitzen bei uns im Stream sitzen gerade mindestens 6 Twitter-Accounts, die von Böhmermann geblockt sind, oder? Das wohl die ich bin mit mehreren Accounts geblockt von ihm worden, ja. Ja, auf jeden Fall, er meint Don Alfonso mit dem... Ja, natürlich. Journalisten. Natürlich. Er soll die Porno-Accounts leaken, Mann. In 1095 Tagen hat der Präsident Trump 16.241 falsche oder fehlleitende Aussagen getätigt. Aha, okay. Das sind ziemlich viele Aussagen generell. Einer mitgezählt, wa? Mann. Akribisch. Okay, und ja, das ist auf jeden Fall eine Linie, die das zeigt. Auf jeden Fall eine Linie, ja. Mhm. Das ist so ein Fact-Checker. Cool. Ja, aber ist so, wie viele Aussagen macht der Trump denn generell so am Tag oder in einem Jahr? Der macht ziemlich viele Aussagen. Er ist der Präsident. Ah ja. Ja, ich glaube, er sagt zu irgendeinem, hey, my friend, und dann heißt es, das ist gar nicht sein Freund, und das ist falsch aus einer. Ja, aber da müsste, das ist auch so ein Ding, da müsste man mit einem sehr feinen Kamm durchgehen nochmal, weil Fact-Checker, da geht bei mir schon ein rotes Licht an. Und wir wissen ja, wir haben ja schon öfter über so Statistiken gesprochen. Mein Fail. Ja. Man bräuchte dann so einen Fact-Check-Checker. Ja, einen Private-Checker braucht man da. Flo@Floari auf Twitter schreibt, ich habe mir mal angeschaut, wie es gestern zu dieser absurden Sperrwelle gekommen ist. Wenig überraschend, dass es eine koordinierte Aktion von ein paar sehr rechten Troll-Accounts war. Ernüchternd ist zu sehen, wie unfassbar einfach @twitter.de es ihnen macht. Kleiner Thread. Nachdem zunächst @nnile_de von ein paar Leuten für einen berechtigten und völlig harmlosen Tweet gegen Rassismus gemeldet und weil es mehrere Meldungen waren, gesperrt wurde, gab es einige Soli-Tweets für sie. Einzelne rechte Accounts begannen sofort, diese Tweets auch zu melden. Ein Account verlinkte unter anderem mich erfreut unter seinen eigenen Meldescreenshots. Diese eine Person allein hat über 100 Tweets des Soli-Hashtags gemeldet. Die Screenshots wurden in der Bubble geteilt, die Bubble meldet weiter und ab einer gewissen Anzahl sperrt Twitter. Der Inhalt der Tweets ist dabei völlig egal. Einzelne Leute bekamen die Nachricht, dass ihr Tweet gemeldet wurde, aber nicht gegen die Standards verstößt. Eine Stunde später, nach weiteren Meldungen, wurde der Tweet dann trotzdem als Verstoß eingestuft und der Account gesperrt. Als Beispiel, nachdem ich gesperrt wurde, schrieb @bommelyogi einen Tweet, in dem sie über meine Sperre informierte. Daraufhin wurde sie für diesen Tweet gesperrt. Effektiv wurde also eine komplette Hashtag unbenutzbar, weil jeder Post dazu am Ende zur Accountsperrung führte. Größere Accounts als meine, besonders Accounts von Frauen, wurden dann so massenhaft gemeldet, dass sie jetzt teilweise nochmal deutlich längere Sperren bekamen als die standardmäßigen 12 Stunden. Und die rechte Bubble freut sich und teilt genüsslich die Sperrmeldungen. Diese Taktik ist nicht neu, aber sie funktioniert seit Jahren on und offline. Hier ist es Twitter, das nicht in der Lage ist, Rassismus, Morddrohungen etc. zu bannen, aber harmlose Tweets von Linken, die gegen Rassismus schreiben, löscht, weil es eine Nazi-Bubble Zeit zum Melden hat. Ja, klasse. Okay. Mhm. Mhm. Ja, eine Nazi-Bubble hat Zeit zu melden. Und das ist ja eindeutig nur eine Taktik, die Nazi-Bubbles verwenden, ja. Es führt dazu, dass coole Leute wie Sternenrot oder Lea Chiara, um nur welche aus meiner TL zu nennen, effektiv aus einer antirassistischen Debatte verbannt werden, weil rechte Edgelords mit einfachsten Mitteln es schaffen, sie stumm zu schalten. Ich komme damit klar, mal ein paar Stunden nicht twittern zu können. Aber wenn Twitter nicht endlich dieses Problem angeht, das hier wird das hier noch viel ätzender, als es eh schon ist. PS, so sieht das übrigens aus, wenn diese rechte Bubble mal anfängt, das ist nur eine Person. Und dann da hier, wir haben deine 31 Meldungen innerhalb der letzten Stunde erhalten, ein Update zu dem von dir gemeldeten Account ist verfügbar, 122 Meldungen in einer Stunde, ja. Okay, letzter Nachtrag. Dieser Artikel ist über 5 Jahre alt. Er erklärt genau diese Mechanismen und bis heute hat sich der Umgang damit nicht geändert. Lest ihn. Es sollte ein Must-Read für alle Medien und SM-Unternehmen sein. Das Sadomaso-Unternehmen, was? Ja, nach dem Artikel schon. Social Media. Ja, Social Media, ach so, okay, ja, genau, ja. BDSM, Bondage, Dominant, Sadomaso hier. Ja. And the future of the culture war is here, and it's Gamergate. Over the weekend, a game developer in Boston named Brianna Wu fled her home after an online stalk about to rape and kill her. She isn't the first. Boom. Citation needed. Fucking Deadspin, Alter, geh doch weg. Bitte, Mann. Es, oh, meine Frau. Nein. Ja, das Nein. ist die ewige Geschichte um Gamergate. Wir sind mittlerweile schon fast bei 80 Büchern zum Thema Gamergate. Also, ja, 78, um genau zu sein, ja. Gamergate. Ja. Vorurteile wegen Coronavirus, das ist Rassismus. Aha. Okay, ja, hier. Alle, die Witze über Asiaten und Coronavirus machen, bekommen eine. Was bekommen sie? Hm? Was bekommen sie? Komm, deck auf. Mit dem Paddel. Bekommen sie. bekommen eine Ente süß sauer. Ich muss auch sagen, dieser Rassismus scheint mir ziemlich ansteckend zu sein. Ja. Hier. Alle, die Witze über Asiaten und Coronavirus machen, bekommen eine Schelle, schrieb Mille auf Twitter und wurde gesperrt. Was sagt die Journalistin dazu? Ein Interview. Aha. Oho. Mhm. Sie wurden auf Twitter gesperrt, weil sie in einem Tweet von Rassismus im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewarnt hatten. Wann haben Sie denn vor dem Problem zum ersten Mal etwas mitbekommen? Mir haben in den vergangenen Wochen immer wieder Freunde von diskriminierenden Begegnungen erzählt. Ich habe dann entsprechende Tweets von den Journalistinnen Tang Dang und Lin Hiasse zum Thema gesehen. Spätestens da war mir klar, das Coronavirus wird Vorurteile und Ressentiments schüren. Die Leute werden rassistische Witze machen. Witze in Anführungszeichen, sehr wichtig, das zu betonen. Sie haben dann auf Twitter geschrieben, alle, die Witze über Asiaten und Coronavirus machen, bekommen eine Schelle. Don't even try to wrap your racism into a joke. Was ist danach passiert? Erstmal nichts. Der Tweet war eine Woche online und hatte, bevor ich ihn löschen musste, rund 3000 Likes und 800 Retweets. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, bis ich mich am Montag in Twitter eingeloggt habe und eine Benachrichtigung hatte, dass es eben dieser Tweet gegen die Regeln bezüglich Gewalt und Gewaltandrohung verstößt. Ich wurde vor die Wahl gestellt. Entweder ich lösche den Tweet und mein Account wird nur für 12 Stunden gesperrt, oder ich fechte die Entscheidung an, dann wäre mein Account für die gesamte Bearbeitungszeit gesperrt. Unfassbar. Twitter.de sperrt der Account. Oh yeah. Ja, aber ich finde diese ganze, es tauchen jetzt noch mehr Artikel dazu auf, zu dem Thema Rassismus gegen Asiaten. Und A, kann ich mir das so gar nicht vorstellen, dass jetzt, also für so dumm halte ich die Leute dann doch nicht, dass sie glauben, dass jeder, der irgendwie asiatisch aussieht, das Coronavirus überträgt oder sowas. Ich habe eher das Gefühl, dass man hier in einer sehr gut integrierten Minderheit in Deutschland, jetzt hat man endlich einen Punkt gefunden, wo diese Hengames und Co. auch für die schreiben können und ihnen erklären können, jetzt wegen dem Virus merkt ihr, ihr werdet genauso behandelt wie wir, auch wenn das überhaupt nicht stimmt. Aber wenn man das oft genug wiederholt in Medien und von Influencern und von Aktivisten, dann glauben das vielleicht auch ostasiatische Menschen. Und das, wie gesagt, das ist eine der Gruppen, die hier in Deutschland mal nur eigentlich gar keinen Stress macht. Ja. Ja, also das ist ja perfide genial. Ich hoffe mal nicht, dass du irgendwem irgendwelche Ideen jetzt damit gegeben hast. Aber die Idee hatten die schon, meiner Meinung nach. Ja, okay. Okay, vielleicht bin ich naiv, was das angeht. Aber sagen wir es mal so, ich bin ja viel unterwegs mit Zügen und sowas und ich sehe sehr viele Asiaten, die Gesichtsmasken tragen. Und so wie ich das verstehe, ist es eher so, dass es eine Höflichkeitsgeste ist, wenn man selber, dass man halt selber nicht niest oder wenn man, dass man selber nicht ansteckend ist gegen andere Leute. Und auf der anderen Seite sehe ich nicht, dass irgendwelche Leute dann irgendwie von denen abrücken oder sich nicht neben die setzen oder sonst irgendwas. Also würde ich einfach mal sagen, Bullshit. Ja, aber es ist halt wie Witze halt, ne? Also. Ja. Vor allem, was waren denn da für Witze, die da gemacht wurden? Ich würde also der Beste, den ich gesehen habe, war diese halt wieder mal diese gelbe Bürgerkriegsflagge. Und statt der Schlange ist halt eine Fledermaus drauf und drunter steht Don't snack on me. Ja, das war, glaube ich, aus Frankreich, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber das fand ich das Lustigste. Irgendwie sowas, ja. Don't snack on me. Ja, aber das Ding ist, das ist doch schon so alt wie die Welt, dass Menschen sich mit Galgenhumor, gerade bei solchen Dingen, die man nicht kontrollieren kann und die sehr bedrohlich sind, dass dann Galgenhumor ins Spiel kommt. Weißt du was? Ich werde das einfach für immer wiederholen. Humor ist ein Mechanismus, um Trauma zu verarbeiten. Leute haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie man dieses Ding in den Griff bekommt. Leute haben halt irgendwo immer damit Konfrontationsschwierigkeiten mit ihrer eigenen Sterblichkeit. So. Und wenn daraus halt Witze entstehen, ist das das Harmloseste, was passieren kann. Meine Fresse, Alter. Wie viele sind jetzt gestorben oder wurden verletzt, indem Leute jetzt irgendwo hier Panik machen? So, nee. Und wenn das Ding aus Deutschland käme, würden wir dann heute halt irgendwie im Ausland Witze hören. Kartoffel, Gesundheit. Vor allem so Witze sind auch so, haben so eine seltsame Eigenschaft, denn es ist okay, darüber Witze zu machen, wie, keine Ahnung, die Weltwirtschaft irgendwo da, keine Ahnung, einen Knacks hat, weil Coronavirus irgendwo dazu sorgt, dass jetzt alle Filialen da in China, in Wuhan so geschlossen werden und das ist alles Quarantäne und so. Darüber kann man Witze machen, aber das ist ja genau Coronavirus relevant, also macht man damit auch Witze über China, also auch Witze über Chinesen. Warum ist das denn kein rassistischer Witz? Man stereotypisiert ja ein gesamtes Land, eine ganze Nation dann hat man ein anderes Fass aufgemacht, weißt du, das ist dann erlaubt, aber Asiaten und Coronavirus, hust, hust. Apropos ja. Unfug und Corona und Virus. Scheinbar ist das Trump-Virus in den USA schlimm eingeschlagen und es wurde vorbereitet durch psychologische Kriegsführung. Und da hat hier ein junger Herr, der bei Cambridge Analytica gearbeitet hat, der vorher meinte, dass die selben Tools in den Händen der Democrats natürlich gut für den Change sind, also gut für den Wandel. Und dass man mit Trump natürlich eine psychologische Kriegsführungskampagne gegen die USA geführt hat. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben, Mindfuck, Cambridge Analytica and the Plot to Break America. Und dort geht er auch darauf ein, dass diese Kriegsführungskampagne, diese psychologische, dass sie zunächst an den Gamergatern getestet worden ist und dass man dort eine Inselarmee aufgebaut hat und dass man die Erfahrungen aus dieser Zeit verwendet hat, um Trump ins Weiße Haus zu hieven. An sich ist das Buch außer der Gamergate-Information relativ interessant, hat Einblicke in Cambridge Analytica. Allerdings ist halt auch irgendwo das ein bisschen eine alte Sache, dass halt, wenn die Democrats gewinnen, dann ist halt changed und Demokratie obsiegt. Und wenn die Konservativen an die Macht kommen, dann ist es eine Propagandakampagne, mit psychologischer Kriegsführung. Ich will nur daran erinnern, dass Hillary Clinton genauso Cambridge Analytica für sich werben wollte und das letztes Obama Cambridge Analytica verwendet hat, so für seinen Wahlkampf. Cambridge Analytica gab es bei Obama noch nicht, aber er hat bei einer ähnlichen Firma eingekauft. Damals gab es noch keine Weaponized Incels. Die wurden erst ab 2014. Die wurden erst mit dem Joker-Film rausgebracht, ja. Nee, das ist die nächste. Sorry, wenn ich da jetzt einhake. Weil der Barack Obama ja genau diese Sache gemacht hat. Aber was macht Cambridge Analytica überhaupt? Vielleicht sollte man das nochmal sagen. Das Einzige, was Cambridge Analytica eigentlich macht, ist, du hast eine bestimmte Message. Die ist interessant für nur 26% aller Leute. Und das macht jetzt, wenn wir können jetzt einfach eine Werbekampagne schalten, die 100% aller Leute trifft, aber du willst ja eigentlich nur diese 26. Wie wäre es, wenn wir dir sagen, welche 26% für dich interessant sind und dann schreibst du nur die an, natürlich mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 10% plus oder minus, und dann hast du viel weniger Kosten und dann lohnt deine Werbung wirklich. Das macht Cambridge Analytica natürlich mit einer Datenbasis, die viel größer ist, als was andere Leute gesagt haben. Abel, du hast gesagt, Cambridge Analytica gab es noch nicht unter Obama. 2013. Ja, das ist richtig, aber die Methodiken sind genau die gleichen. Und Cambridge Analytica hat sich unter anderem ja deswegen etablieren können, weil es aus dem Dunstkreis von den Datenanalysten von Obama entstanden ist. Ja, genau. Die Mutterorganisation. Obama hat persönlich, in seinem persönlichen Eigentum, eine riesige Datenbank über US-Amerikaner, die mit diesen Methodiken erarbeitet wurden, außerhalb von Cambridge Analytica. Und ein sehr großer Streitpunkt war ja, dass im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Barack Obama diese Datenbank Hillary Clinton nicht zur Verfügung gestellt hat. Genau. So, und das deswegen, Trump hat mit Cambridge Analytica zusammengearbeitet, aber Cambridge Analyticas Datenbasis war nicht so detailliert, nicht so granular wie die der Obama hatte. Und die hat der Obama weiterhin. Natürlich ist sie jetzt mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, aber nur nochmal, um das einzuordnen. Weil Cambridge Analytica ist aus dem Datenwahlkampf, den der Obama geführt hat, entstanden. So. Ja, genau. Ja. Wenn ja. es das damals noch nicht gab. Und es gibt zig Firmen, die genau das Gleiche machen wie Cambridge Analytica. Und Cambridge Analytica ist halt sowas wie, halt das Posterchild geworden. Es gibt ein langes Interview auf, ich glaube, bei SRF war das, was gibt es auf YouTube, mit einer Mitarbeiterin von diesem Cambridge Analytica, und die erklärt das alles ganz genau, wer das genauer wissen will. So sieht das mal aus. Der vorangegangene Artikel war auch ein Interview mit sozusagen dem Whistleblower, der damals die News auf Cambridge Analytica gelenkt hat, also wo das dann in den Medien groß rumgegangen ist. Also. Cambridge Analytica kocht ja auch nur mit Wasser. Ich sage ja, es gibt zig andere Sachen und also andere Unternehmen, die genau das Gleiche machen, ob die effizienter arbeiten oder halt in gewissen Kundensegmenten halt effizienter sind. Das nutzen ja auch Unternehmen, das wird ja nicht nur im Wahlkampf genutzt. Es ist ja im weitesten Sinne die Werbebranche. So. Mhm. Und ja, deswegen, man sollte sich nicht zu sehr daran aufhängen. Informiert euch Leute lieber erstmal darüber, wie das Internet im Großen und Ganzen funktioniert, weil Facebook hat ein eigenes Marketing-Ding, was halt Targeted Ads macht, Twitter hat so ein Ding, was eigenes Targeted Ads macht, Instagram hat so ein Ding, jede Plattform hat so ein Ding. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Cambridge Analytica ist in dem Sinn ein bisschen anders, weil die halt keine Social-Media-Plattform dazu haben, so, aber komm, die handeln alle untereinander mit denselben Daten, Werbung folgt dir, Google hört dich ab, das ist alles Standard heute. Der alte Spruch, wenn du nicht dafür zahlst, bist du die Ware. Das müssen halt die Leute wissen. Yeah. Sometimes it makes sense why celebrities avoid the media. Machen wir weiter. Ja. Hier geht es in einem Artikel um Billie Eilish. Die hat in einem Interview gesagt, dass oftmals in Rap die Leute lügen. Also wenn die meinen, ich habe eine AK-47 und hau auf den Bitches. Und dann hatte sie einen Shitstorm, dass das rassistisch ist und wie sie sich denn nur erdreisten kann, das Rap-Genre kaputt zu machen. Und der Artikel geht ein bisschen darauf ein, dass wissenschaftlicher Journalisten Probleme haben, überhaupt an Kulturschaffende ranzukommen, weil die meisten Leute einfach Twitter haben, Instagram haben, direkt mit den Leuten kommunizieren und das halt bei Journalismus oftmals sowas wie die, also wie eben dieser Skandal rauskommt, weil der wurde halt von den Blättern hochgeschrieben, weil sie halt nichts zu scheißen haben, also wortwörtlich. Und ja Billie Eilish ist racist. Das Gegenteil von Every Marketing is Good Marketing, so hieß es ja früher, im Gatekeeping-Journalismus, Hauptsache der Name ist irgendwie bekannt geworden, egal ob positiv oder negativ, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, weil alles, was irgendwie von den etablierten Medien publiziert wird, wird skandalisiert. Die haben kein Interesse daran, Sachen positiv darzustellen, außer es ist natürlich eine politische Sache. Und deswegen ist es halt für Filmstars nicht interessant, weil die wissen, wenn die eine Story über mich schreiben, ist die negativ. Und warum soll ich nicht direkt mit den Leuten was Positives besprechen? Ne? Mein neues Fitness-Workout oder so. Aber ich finde auch schon das Framing hier so böse, dass sie sagen, die dummen Sachen, die die Leute sagen. Ich meine, dass halt die Leute im Hip-Hop meistens lügen, wenn sie sagen, ich habe eine AK-47 und knall die Bitches im Dutzend weg. Das ist nun mal so. Und das ist nicht was Dummes. Das ist nur von, wie Price es gesagt hat, es ist zu was Dummem gemacht worden von der rezipierenden Presse. The Meme Machine. Da. Richard Dawkins und Susan Blackmore. The Meme Machine. Richie Blackmore kenne ich. Ist das deren Sohn? The Meme Machine ist ein Buch von Susan Blackmore, was ein Klassiker ist, schon 20 Jahre alt. Es geht auf Richard Dawkins seine ursprüngliche Idee mit dem Meme ein und erklärt ganz gut, wieder unser präfrontaler Cortex wahrscheinlich groß geworden ist, um Memes zu verarbeiten, auch wenn ich schon in vielen verschiedenen Büchern jedes Mal eine andere tolle Erklärung gelesen habe, gefällt mir die noch am meisten. Und an sich geht halt das Buch ganz gut auf Memetics ein und da es halt schon 20 Jahre sich verkauft und es jetzt erst kürzlich, ich glaube vor einem Jahr ein Hörbuch dazu gab, habe ich euch das mitgebracht, weil das Internet ist voll mit Memes, also du hast politische Memes, du hast Katzen Memes und da mal ein populärwissenschaftliches Buch zum Thema Memetik gelesen zu haben, ist auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Und die Meme Machine ist sozusagen der Goldstandard in dem Memetics-Departement. Ein Katzen-Meme kann aber auch politisch sein, Ebel. Also wie man so schön sagt, es gibt kein Me in Meme. Epstein didn't kill himself. Ja, es genau. Das ist auch ein Meme übrigens. Ja. Na was? Werbung in eigener Sache. Große Koalition steigert PR-Ausgaben deutlich. Die GroKo ist offenbar bemüht, das eigene Image in der Bevölkerung zu verbessern und lässt sich das einiges kosten. Die Bundesministerien geben zusammen etwa 42,8 Millionen Euro für PR aus. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. 42,8 Millionen, das ist fast die Hälfte von Demokratieleben. Ja, das Demokratieleben heißt, wurde ja jetzt auch mittlerweile von 100 irgendwas Millionen auf ohne Werbemaßnahme, oder nicht? Also komm, kannst du auch nicht sagen. Das war eigentlich auch eine Werbemaßnahme. Ja, da wollte ich drauf hinaus, dass das also noch oben drauf kommt, diese 42,8 Millionen auf das, was wir sowieso schon ja, aber woher haben die denn das Geld? Na, von uns. Wie von uns, hä? Kaufst du nicht ein, da musst du 19% deines Preises gehen an die und die machen davon tolle PR-Kampagnen. Haben wir ja einige gesehen, dieses Das ist so deutsch zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert. Aber jetzt mittlerweile soll das ja doch weniger sein, weil nämlich Tampons ja keine Luxusware mehr sind. So. Wie viele Tampons kaufst du denn so, OPEX? Alle. Ich troll die Frauen in meinem Umfeld, indem ich einfach alle Tampons kaufe. Luxus-Tampons. Ja. Roll doch mal runter, damit wir auch noch mal alle die, weil ich finde, ein grausames Foto bei dem Bericht. Das sollen die Leute auch genießen, ja. Guck hier, ja. Da sind wir alle. Ich finde das Allerschlimmste, dass das komischste Gesicht macht mein Wahlkreisabgeordneter. Der zweite von links hinten. Oh ja, der Mars ist aber auch gut, ey. Ja, also, wenn er zur Beerdigung muss. Guck mal, der Mars, der ist so in so einer Metamorphose hin zu Merkel. So. Zwischen Pastor und Beerdigungsbesucher oder so. Ja, aber auch der Mars. Hat er den Anzug in der Konfirmandenabteilung gekauft? Wie kann denn jemand, der so klein ist, der Anzug so klein sein? Alter, ich wusste gar nicht, dass Heiko Maas kleiner ist als Horst Seehofer. Das und hinten Style. Doro Bär als Style. Einzige Leger, als einzige modisch gekleidet mit Jeansjäckchen. Klasse. Nein. Alle anderen hier Steif. Ja. Ich finde es toll, dass Franziska Giffey buchstäblich hinter Merkel steht, Alter. Das ist klasse. Angelika aber auch wie so ein Winnie Pooh oder so ein bisschen, ne? Ja, da sollten mal mehr Schwarze sein. Was soll denn das hier? Kabinett so white. Ja, verschwindet in deiner Mitte. Die ist so eine, die verschwindet so in der Mitte. Ist es die Nahles, die langsam verblasst? Nee, ich weiß nicht. Nee, das ist Frau Müntefering. Ach, die. Die Bildunterschrift einfach. Kanzlerin Angela Merkel unten Mitte mit Ministern aus ihrem Kabinett. Zitat, in Anführungszeichen, schlechte Politik schön verpacken. Oh ja. Ich denke auch für dieses Gebilde, was wir da eben gesehen haben, sind 42,8 Millionen auch noch viel zu wenig, um das irgendwie sympathisch zu machen. Aber gut. Benedikt Brecht Ken schreibt, aus der FDP ist zu hören, Merkel habe diesen Schritt mit der Drohung erzwungen, ansonsten sämtliche Landesregierungen beenden zu wollen, an denen CDU und Liberale beteiligt seien. Zitat Ende. Wo leben wir eigentlich? Warum knickt die FDP wie 2019, 2013 vor Merkel ein? Das ist ein Link zu einem Artikel von der Welt dann verlinkt. Ja, das ist ein kleiner Einschub, das ging eben bei Twitter rum. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Dann, ich glaube auch auf den hatte ich mich bezogen, auf den Tweet. Ja. Tja. CDU Deutschland. Auf den Scheuer hinweisen. Der Scheuer mit dem Hermes-Gürtel. Also ich weiß nicht. Hier, offizieller Account der CDU hier, Alter. Ja, die Antworten auf einen Tweet, Moment, ich lese dir mal den inneren Tweet vor, von Steve Alter, BMI-Sprecher. Lies nur den Kram vor, den die haben. Nur den Kram vor von der CDU, okay, ja gut. Ja. CDU fordert, Staat muss Bürger im Netz schützen, deshalb Strafrecht anpassen bei Beleidigung und Hass, Strafverfolgung bei Beleidigung auch ohne Anzeigen, Aufhebung der Anonymität bei Hass und Hetze, Strafbarkeit vor Feindeslisten. Ja, dann mache ich mir halt ein Blatt Papier, da schreibe ich oben drauf Leute, die ich total gern habe und gerne mal auf ein Bier einladen würde, und dann schreibe ich die da drunter. Wo ist denn das verfickte Strafbarkeit von, seid ihr irre? Nein, ich verstehe es, nein. Was nein, die sind, nein. Ist die CDU, und die laufen 1:1 dem progressiven Scheiß hinterher. Ich weigere mich, ich will nicht mehr, ich steige aus. Tschüss, danke, der Zug ist ein Gleis. Nee, ich will nicht mehr. Auch ohne Anzeigen ist Progressivismus mit Tempolimit. Auch ohne Anzeigen ist diese Nummer mit dem Offizialdelikt, ne, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also im Moment ist es halt so, dass der Staat das Strafrecht da nicht greift, wenn irgendwo das bekannt wird, dass irgendwer beleidigt wurde, es sei denn, die Person geht hin und sagt, hier, ich wurde beleidigt, ich will, dass da jetzt was passiert, dann wird da ermittelt, aber ansonsten nicht. Und das wollen sie jetzt ändern, dass dann immer ermittelt wird, und das wird diese Gesellschaft so schädigen, also wenn wir dann diesen ganzen Bullshit mit irgendwelchen intersektionellen Ansichten und diesen ganzen Kram dann pausenlos von früh bis spät irgendwie haben und die Sicherheitsbehörden dann damit auch noch gebunden sind, um hier irgendwie dann die Minderheiten zu schützen, und die anderen Leute können sich alle sonst wohin da verpieseln, dann gibt es auf jeden Fall richtig Ärger. Also das, ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst. Die meinen, dass sie damit irgendwas befrieden, im Leben nicht. Also wenn diese willkürliche Scheiße, die wir jetzt schon haben, dann auch nochmal systemischer betrieben wird, das wird Gift werden für diese Demokratie. Also da sind irgendwelche, die AfD wird dann das geringste Problem sein, bin ich mir sicher. An der Stelle will ich nochmal erwähnen, dass NetzDG selbst wenn wir komplett alles an der Pipeline von Entwurf bis zur Durchsetzung komplett ignorieren und wegwerfen und beiseite schieben, hast du halt einfach trotzdem mit dem Gesetz ein Gesetz geschaffen, was rückwirkend funktioniert und greift. Und das ist halt echt einfach, das ist nicht haltbar, das nein. Was wollen die denn bitte von der CDU? Naja, rückwirkend geht ja nicht, aber... Ja, aber es ist schon rückwirkend. Man argumentiert nur auf einer anderen Ebene. Man argumentiert auf der Ebene davon, dass wenn es heutzutage nach NetzDG ein Tweet ist, der vor ein paar Jahren vor NetzDG rausgebracht wurde und der Tweet ist heute noch einsehbar und er wird heute gemeldet, wird er heute entfernt und du wirst heute gesperrt. Ja, also das meine ich halt damit, weißt du, weil man hat einfach nicht verstanden, dass das Internet nicht so komplett offenes, freies Leben ist, aber was soll's, egal, geht nicht darum. Lawbreakers failed because it was too woke, says Cliff Bleszinski. Ja, genau, ja, ist auf jeden Fall, ja. Mhm. Kommen wir jetzt mal wieder zu was vollkommen anderem, nämlich Videospiele. Mhm. Cliff Bleszinski, lange bei Epic Games, hat Gears of War mit zu verantworten, hat irgendwann sein eigenes Studio aufgemacht, um ein eigenes Projekt zu machen, einen teambasierten Multiplayer-Shooter. Gut, das ist schon eine Zeit lang her, das muss man ihm zugutehalten, aber auch schon damals war das jetzt nicht der am wenigsten umkämpfte Markt. Das Spiel ist rausgekommen, bevor es so Sachen wie Overwatch gab, zwar, hat aber irgendwie es nie geschafft, genug Spieler, eine Spielerbasis aufzubauen, die stark genug gewesen wäre. Und als Overwatch kam, war es endgültig vorbei damit, weil es halt hier eher ein Hardcore-Spiel ist und Overwatch halt viel zugänglicher war für die Leute. Er hat einen Instagram-Post gemacht, der Cliffy, und hat halt gesagt, eine große Epiphany, also eine große, na, wie sagt man auf Deutsch, Epiphany, Erleuchtung, die ich hatte, war, dass ich meine eigenen politischen Ansichten zu sehr in dieses Spiel eingebracht habe, in einer Welt, die sich immer weiter polarisiert hat. Also er macht so ein bisschen ja, die Polarisierung dafür verantwortlich. Anstatt dass es das Spiel ist, wo die Leute sagen, oh, das sieht ja ganz gut aus, wurde es das Spiel von dem woken Bro, der versucht, seine Politik irgendwie mit genderneutralen Toiletten und so auf uns drauf zu drücken. Das ist das Studio, dessen CEO abgelehnt hat, seine weiblichen Charaktere sexier zu machen und so weiter und so fort. Und er glaubt im Nachhinein, dass es dem Spiel das Genick gebrochen hat und dass es wohl keine gute Idee war für ein erstes Spiel eines Entwicklers. Jetzt haben wir aber auch noch einen Tweet von ihm selber dazu, als nächstes, glaube ich, wo er halt mehr oder weniger das Ganze dementiert und sagt, naja, das wäre eigentlich missinterpretiert und das wäre dann Clickbait. Weil er sagt halt, es war ein Faktor, warum das Spiel nicht funktioniert hat und die Artikel lassen es so aussehen, als wäre es der Faktor, warum das Spiel nicht funktioniert hat. Ich finde es aber gut, dass zumindest mal ein großer Entwickler offen sagt, das war eine dumme Idee und das hat mich zum Teil zumindest mein Projekt gekostet. Hm. Natürlich kann dieser Artikel, den wir vorher hatten, nicht anders als zu sagen, oh, das ist aber Wasser auf die Mühlen der Get Woke, Go Broke Crowd und oh mein Gott und überhaupt sowieso. Ja, aber mit Lawbreakers hat man das doch schon gesehen, das ist doch eine Tatsache, das ist eine Feststellung, Leute haben den Schluss schon selbst gefasst, so, da kommt nichts groß dazu, da fühlt sich jetzt keiner bestätigt. Der letzte Satz ist, wenn die letzten 10 Jahre uns irgendetwas beigebracht haben, Typ, dann ist es, dass die Leute, die diese Menschen als ihre Fanbase wollen, auch die sind, die mit ihnen leben müssen. Also hier nimm die toxischen Hardcore-Gamer und du wirst schon sehen, was du davon hast. Also sie machen gerade weiter in dem Artikel. Also sie drehen das Ganze dann nochmal auf den Kopf. Ja, klar so. Okay. Und deshalb wird Gamergate niemals anhalten und wird nie Bremsen haben. Der tut mir schon irgendwo leid, weißt du, der entwickelt halt ein Spiel und das kommt halt zu so einer Zeit, in so einem Zeitraum halt raus, wo es halt... Ja. Ein weiterer Kulturkampfartikel hier, wir machen ja nur noch Kulturkampf hier, habe ich das gesehen. Es ist immer Kulturkampf. Weil nur Kulturkampf eigentlich? Also 18 Uhr, Kulturkampf ist wieder da, ja. By seeking safer spaces for actors, we're creating a hostile environment for art. Also wenn wir Safe Spaces für Schauspieler brauchen, dann schaffen wir gleichzeitig ein feindliches Klima für die Kunst. Finde ich einen sehr guten Artikel, sollte man auf jeden Fall lesen. kurz zusammengefasst, es gibt immer mehr Schauspieler, die sagen, ich brauche psychologische Beratung, weil ich spiele hier Macbeth und der hat so viel Schlechtes getan und ich fühle mich, ich breche unter dem Gewicht der Rolle zusammen und können wir nicht Stücke schreiben, die weniger belastend sind? Und also das übliche Spielchen, die nächste Generation Schauspieler scheint nicht für den Job gemacht zu sein, weil wenn man eins sein muss als Schauspieler, dann muss man in der Lage sein, eben halt in seinen Charakter reinzuschlüpfen, ohne dass der einen zu schlimm beschädigt. Es gibt ja genug Beispiele von Leuten, die Method Acting machen und dann mit der echten Welt nach einem halben Jahr Dreharbeiten nicht mehr zurechtkommen. Hm. Jedes gute Theaterstück braucht einen Bösewicht. Und das heißt ja nicht, dass der Schauspieler böse ist. Ja, aber der fühlt sich doch so. Ja, und wenn ich den jetzt spiele, dann bin ich das ja. Ja, und ich meine, wenn man den lange damit identifiziert, dann identifiziert er sich auch selbst damit wahrscheinlich. Ja, klar, so ein J.A. oder so. Ne? Och, komm, was ist denn das? Aber ich sage, ich möchte jedem, der sich nur ein bisschen für Kunst, Theater, Schauspiel oder Filme interessiert, wirklich diesen Artikel ans Herz legen. Der ist relativ ausführlich dazu und bringt ein paar sehr gute Argumente, wenn man mal wieder mit den Woken-Kollegen spricht. Okay, Mann, okay, nee, komm. Komm, nee. Author L.L. McKinney, Barnes & Noble, Diverse Editions are Literary Blackface. It's Literary Hitler. Ja, was hattest du vorhin gesagt? Die Mühlen auf Go Woke, Get Broke? Ja, ja. Also wir reden hier, in dem Artikel geht es erstmal um Barnes & Nobles. Das ist quasi sowas wie Hugendubel hier in Deutschland oder Borders in England, halt ein Buchhandel, der halt auch immer sehr viel mit den Autoren zusammenarbeitet und sehr viel selber halt auch herausbringt. Ja, wenn man sieht das Bild eingeblendet, die haben die famose Idee gehabt, klassische, historische, die aus dem Copyright rausgegangen sind, Romane neu aufzulegen mit Covern, wo die Hauptdarsteller quasi Person of Color sind, ne? Zum Beispiel Romeo und Julia, ne? Julia so ein bisschen dunkler als der Romeo. Frankenstein als Schwarzer, super interessant. Gut, Treasure Island, ich meine, in der Karibik kriegt man ja eh eine gewisse Sonnenbrille. Moby Dick fand ich auch sehr lustig, mit dem Captain Ahab als Schwarzen. Und das ist eine Buchreihe. Hätten sie doch eigentlich den Wal schwarz machen können. Jetzt mal Butter bei die Fische. Schwarze Wal. Das wäre wieder falsches Messaging, glaube ich. Sie hatten die Wahl gehabt. Ja. Aber es, die haben halt da ein gewisses Pandering betrieben, halt darauf spekuliert, dass eine gewisse Zielgruppe darauf anspringt. Aber das Ganze ist etwas nach hinten losgegangen, weil gut, die Charaktere in den Büchern werden nicht unbedingt als weiß oder schwarz beschrieben, aber aus dem kulturellen Kontext heraus kann man sich denken, dass es doch in der Regel kaukasischstämmige Leute sind oder Südeuropäer oder sowas. Und weißt du was, zum Vergleich nehmen wir einfach irgendeine... Dass weiße Charaktere ein Blackfacing bekommen haben und unter den ganzen Autoren sind natürlich auch keine Weißen, keine Schwarzen gewesen, außer André Dumas. André Dumas gilt wohl als Person of Color. War mir auch nicht bewusst. Das ist der die drei Musketiere gespielt hat. Also bei Alexandre Dumas ist das auch wirklich so gewesen. Also der hat einen Schwarzen in seiner Familie gehabt. Oh, krass. Ja, aber oder zwei Generationen drüber. Also das ist, der hatte auf jeden Fall, sah auch so aus. Das ist in dem Fall mal eine von den wenigen Fällen, wo das nicht irgendein We Was Anything ist. Ja. Graf von Monte Cristo war da von dem, oder? Genau. Genau, Graf von Monte Cristo auch. Nur die Bartholomäusnacht, auch sehr gut. Nur die Musketiere sind weiß. Ja, ich meine, das alleine zeigt, es ist ja vollkommen hirnrissig, die ganze Sache. Und die ganze Aktion ist nach hinten losgegangen und es wurde direkt eingestellt und wurde gar nicht ausgeliefert. Und klasse, wunderbar. Nobles hat mittlerweile wohl auch nur noch einen eigenen Laden im eigenen Betrieb auf der Fifth Avenue in New York. Ja, go woke, go broke, zu spät, würde ich sagen. Wie meinst du denn das? Das ist doch der einzige wahre gute Laden. Mehr brauchen sie doch nicht. Das ist doch der Laden. Der Laden für gedruckte Bücher. Ja. Abstract. Previous research has shown a prevailing modern gender gap in socio-political attitudes in advanced capitalist economies. While numerous studies have confirmed gender differences in attitudes towards the welfare state in Europe, few have addressed the reason for this rift in men's and women's views about the role of government in ensuring the general welfare of citizens. In this article, I examine the relationship between gender equality and unpaid labor, family policy, and the gender gap in welfare state attitudes. Based on data from 21 countries participating in the European Social Survey, ESS Round 4, ja, and using a mix of das war von Abel. Vielleicht sagt er einfach mal was dazu, weil ich wollte das jetzt eigentlich nicht komplett vorlesen, da noch auf Englisch. Ja. Es ist eine Studie, die auf der European Social Survey basiert, und herausgefunden hat man, dass so eher die gleiche Verteilung der unpaid care and domestic work verteilt sind, also um sich um die Kinder kümmern und eben Spielmaschine machen, desto eher das gleich verteilt ist, desto höher ist der Support von Frauen für einen Welfare State, also für einen Sozialstaat. Und bei Männern ist das eben nicht so. Und das fand ich ziemlich interessant. Das heißt, wenn ihr den Sozialismus bezwingen wollt, dann zwingt die Frau an den Herd. Also warte mal. Wenn ich Frauen mehr Geld gebe, wollen sie das Geld schneller loswerden? Ja, klar. Die Frauen am Herd noch mehr soziale Beiträge und deswegen... Nein, das kam halt raus, dass sozusagen, desto eher die Arbeit gut verteilt ist zu Hause, also egalitär verteilt, desto höher ist der Support für einen Sozialstaat. Also bei Frauen. Ich fand's interessant. Bei Frauen, ja. Sollen sie doch Kuchen backen, Alter. Agents of Change, Mann. Im 11-Panel der Tagung ging George Marshing, Elisabeth Holzheiter und Frank Ölköthe der Frage nach, welche Akteure oder Institutionen auf welche Art und Weise Einfluss auf politischen Wandel nehmen. Wenn wir keinen Ton haben, dann ist der Artikel doof, weil die Elisabeth Holzheiter, die sagt kluge Sachen. Ich hoffe, dass wir Gamergate. Ja, leider kein Ton. Ja, das könnt ihr euch dann später anschauen, das sind Hausaufgaben. Das kommt nächstes Mal dran. Ja, wir fragen das ab, ja, hier. Alter, Taz, Jahrestag Ermordung Hatun Sürücü. Ja, hier geht es wieder mal um die Forderung, dass Ehrenmorde nicht Ehrenmorde sind, sondern Femizid, und dass Femizid natürlich in Deutschland vor allem von Deutschen ausgeht. Jeden Tag versucht ein Mann, eine Frau umzubringen. Alle 3 Tage schafft er es. Ja, wieder mal. Und hier geht es halt um einen Ehrenmord. Das ist jetzt der 20. oder der 10. Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt so Anfang Jahrestage für einzelne Einzelrichtungen kommt man natürlich umso öfter davon, klar. Ja, aber eine Debatte um Zwangsverheiratung, Geschlechterrollen in muslimischen Familien und sogenannte Ehrenmorde kocht hoch. Also die Tötung von meist weiblichen Familienmitgliedern, um eine vermeintliche Schande von der Familie abzuwenden. Der Begriff Ehrenmord macht Stimmung, dämonisiert eine religiöse und ethnische Minderheit, die offenbar archaische Praktiken nutzt. Für die Deutschen aber ist er bequem, ermöglicht es, sich selbst als Frauenrechtler Doppelpunkt innen zu gerieren, und er weiß das Problem, dass Männer Frauen umbringen, anderen zu. Das stimmt nicht, weil wir unterscheiden ja eben zwischen einem Beziehungsmord und einem Ehrenmord, weil in einem Beziehungsmord grundsätzlich nicht die gesamte Familie dahinter steht und nicht einer ausgesucht wird, der es dann tun muss. Sondern das ist oft auch im Affekt oder wie auch immer, und ich will das nicht zur Schuldminderung, sondern ich denke, es vielen Leuten tut es hinterher leid, was sie da getan haben, weil sie zerstören ja das, was sie eigentlich nicht verlieren wollen. Das ist so. Ja, und wir hatten ja auch diese Liste mit den Frauenmorden, ne? Die war ja bei Weitem nicht so, wie diese Statistik das irgendwie suggerieren würde, ne? Also da waren ja so viele Leute dabei, mit diesen erweiterten Suiziden zum einen, dann hatten wir noch Tötung diese Sachen, Verlangen. Genau, mit den über 60-Jährigen, die da richtig rausgestochen sind und so. Ja, bringt Männer nicht bei, Frauen nicht zu töten, sondern Frauen bei, nicht zu sterben. So, da. Ja, aber wirklich, man, so Ehrenmorde und generell Morde sind halt fürchterlich krasses Ding, Mann. Das ist übel. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Artikel aus der Jungle World, was ja so eine linke Zeitung ist. Und hier beschäftigen sie sich mit der Genderforscherin Gabriele Dietze und kritisieren die sehr stark dafür, dass sie halt eben in ihren Veröffentlichungen, die jetzt als Essay erscheinen und nicht mehr als Forschung, wie ja auch kritisiert wird, also dass man in diesem Gender Studies-Bereich jetzt irgendwie seine Ergüsse irgendwie Essay nennt, damit das dann irgendwie nicht mehr wissenschaftlichen Standards genügen muss, sondern nur noch irgendwelche ja, Versuche halt sind, nur was ein Essay halt bedeutet. Ne? Also irgendwie sich mit dem Thema halt beschäftigen, ganz oberflächlich irgendwelche Dinge einfach in den Raum stellen und sich dann darauf berufen, ja, ist ja nur ein Essay, habe ich ja nur mal so drüber nachgedacht. Und ja, die ganze Zusammenfassung hier ist halt eben, dass das Thema Islam von diesen Genderforschern komplett verteidigt wird. Also nur immer dieses Framing, dass es Rassismus sei, irgendwas an diesem Frauenbild aus dem Islam irgendwie auszusetzen zu haben. Und halt auch die Emma, die ja da schon seit Jahren die eher kritisches Bild für den Islam vertritt, natürlich zu verurteilen, dass die so rassistisch sind und generell Rassismus hier, Rassismus da und so. Und sich dann da nicht damit zu beschäftigen, dass diese Zweigeschlechtlichkeit ja auch in diesen Gesellschaften viel stärker praktiziert wird, dass überhaupt nicht zu problematisieren, war einfach so nur drüber hinwegzusehen. Und das ist dann Gender Studies, so die normalerweise da ja, besessen sind von diesem Geschlechterthema. Aber das ist dann irgendwie ein Bereich wieder, da ist es dann nur Rassismus. So. Und ja. Also, ist so ganz gut, dass die Jungle World das kritisiert dann sozusagen. Ne? Ja, definitiv. Also ich kenne das, das geht ja auch ein bisschen länger und so. Und am Ende war es, glaube ich, auch nochmal, war, glaube ich, irgendwie ganz interessant. Ach ja, genau, Migrationsabwehr, das ist auch so ein Vorwurf von dieser Frau Dietze, dass halt alle immer nur versuchen, die Migration abzuwehren. Und das ist offenbar nicht schön. Ja, das war das mit dem Essay, was hier am Ende stand. Ja. Also auf jeden Fall Leseempfehlung, können wir jetzt natürlich hier nicht alles durchgehen, brauchen wir ja auch nicht, aber ja, mit der Kölner Silvesternacht, deswegen ist hier die Domplatte drauf. Das ist halt auch sowas, wo die Leute dann nur Rassismus reinlesen wollen und irgendwie ganz oberflächlich sich nicht mit den offiziellen Zahlen jetzt beschäftigen, über wie, was da jetzt überhaupt an Anzeigen war und so, einfach nur sich auf einen Spiegelartikel beziehen, wo irgendwie drinsteht, ja, es gab so und so viele Anzeigen, aber nur zwei Verurteilungen und so nach dem Motto, dann war es ja nicht so schlimm, wie die Leute immer sagen oder so. Also jetzt von dieser Frau Dietz halt behauptet, Dietze. Ja, also ich kann mich nur erinnern, dass es ja auch darum ging, dann eben von einzelnen Täter da auf alle Ausländer zu schließen oder so. Das ist natürlich falsch. Aber es ist natürlich auch falsch, von irgendwie einzelnen Tätern überhaupt auf Männer zu schließen als Täter. Das sind immer noch 99,999% die das nicht machen. Ne? Naja, ist Rassismus ein Machtverhältnis? Berechtigte Frage. Ja, hier hat der Homo Duplex einen Artikel geschrieben über die Power plus Prejudice equals Humbug, eben die Critical Whiteness Studies, Critical Race Studies, und einfach nur ein Shoutout an den Artikel und am Homo Duplex, dass man den Artikel lesen soll. Man erfährt wahrscheinlich nicht allzu viel Neues, also wenn man dann regelmäßig den Podcast hört, aber es ist nochmal schön zusammengetragen. Und ganz gut vielleicht, dass man das an den Normie weiterreichen kann als Information. Ja. Achso, der war von mir, ja. Deutschlandfunk, die Nachrichten, die haben sich hier auch mit so einem, ich glaube, homosexuellen Theatermacher beschäftigt. Und das ist die Abrechnung mit dem männlich geprägten heteronormativen Erste Welttheater. Und ja, manchmal braucht es eine Form von Radikalität, um etwas zu verstehen. Wer denkt es nicht, führte Karabulut aus. Viele heterosexuelle Männer fühlen sich von Frauen, ob queer, heteronormativ, nicht weiß oder weiß, angegriffen. Im Idealfall sollten wir alle immer Feministin sein. Also wisst ihr Bescheid, ne? Deutschlandfunk sagt uns, Radikalität ist gleich Feminismus. Jahrzehntelang seien Frauen auf der Bühne negativ dargestellt worden. Es gäbe immer noch eine männliche Regisseure, die zur Schauspielerin sagten, bei mir sind Frauen nur für die Optik da. Tja. Das ist schon hart im Berufsleben, ja. Auch für Schauspieler. Apropos Frauen für die Optik, die Franziska Schreiber, mit der hatte ich letzte Woche zum Super Bowl eine kleine Unterhaltung, nachdem sie hier dieses hier rausgehauen hatte, das Frauenbild der Halbzeitshow war sexistisch as fuck. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, holt man zum Schluss noch ein paar Kids auf die Bühne und verkauft das als Girl Power Statement. Also Moment mal, Franziska, ich habe das mir angeguckt, weil ich die Shakira ganz gern mag eigentlich. Und ja, nee, die hatte riesen Spaß da auf der Bühne, habe ich das Gefühl gehabt. Die ist voll in ihrer Rolle aufgegangen und hat genau das gemacht, was sie in dem Moment machen wollte. Und Hunderttausende haben ihr an den Lippen gehangen. So. Ich meine. Genau, und also ich hatte sie auch noch gefragt, wie man denn sexy jetzt von Sexismus unterscheidet. Habe keine richtige Antwort bekommen. Das Einzige, was sie allen Leuten immer wieder erzählt hat, ist, dass es ja wohl schlimm wäre, dass man in der Unterhaltungsbranche als Frau auf sein Äußeres reduziert wäre. Und ja. Die Franziska, die saugt die Talking Point so ein nach meinem. Ja, genau, das ist halt ihre Ansicht. Und spuckt die dann wieder aus, wenn sie so braucht. Genau, und hier der Hajo weist sie darauf hin, dass die das auch selber, diese Choreografie da selber entwickelt haben. Da also niemand zu gezwungen hat, aber das führt halt bei Frau Schreiber dazu, dass sie sagt, ich weiß, und glaubst du, Frauen könnten nicht sexistisch sein? Gegen sich selbst wahrscheinlich. Beschäftige dich doch erstmal mit dem Thema, bitte. So hat das echt keinen Sinn. Educate yourself, Shitlord. Ja. Von der AfD zum Social Justice Warrior in weniger als 3 Wochen. Buchen Sie unseren Kurs. So hat das echt keinen Sinn, Chris. Ich merke das schon. Ja, ja, du musst dich mal aufklären, Chris. Also lest mal Butler oder so. Und dann sonst ist es nicht interessant. Ja. Ja. Ja, Fashion Designer, der eine, die ein Messer Richtung ihres Mannes geworfen hat und damit sein Herz perforiert hat und umgebracht hat. Die sagt jetzt, ihre Haftstrafe von 9 Jahren wäre übertrieben. Ja, massiv übertrieben. Ist da Bescheid. 9 Jahre fürs Umbringen. Immerhin ist er zu spät von der Arbeit gekommen, oder was? Das war jetzt hier das bösartige Verhalten. Alter, die hat sich die Hände, die Handgelenke damit aufgeschnitten mit einem 20 cm Messer und dann ist auf ihren Ehemann geworfen und ihn dann 4 cm tief reingeschlagen und dann halt ist er dann gestorben. Alter. War. Interessant ist halt auch, dass ja für Frauen das ziemlich wichtig ist, dass ein Mann verdient und Status hat und dass man dann aber sauer auf den Mann ist, wenn er lange arbeitet. Ach, aber das ist ja nichts Neues, ey. Nee, also, aber das ist halt auch toxische Weiblichkeit. Das ist die Zwickmühle, die ich ganz nicht mehr nehmen. Du willst Status und Geld, aber der Mann darf nicht lange arbeiten. Ja, Good job. Ja, das Geld soll einfach da sein. Was ist los, Alter? Ja, Männer stinken. Ja, genau, das ist das Ding hier, genau. Also der Herr Schmidt von Alles Evolution, guter Mann, hatte hier nochmal nachgefragt bei dieser einen Dame, die so einen Artikel geschrieben hatte in der Zeit über Männer, die stinken. Wie konnte bei dir so ein merkwürdiges Männerbild entstehen? Wie kann man so abfällig über ein Geschlecht schreiben, gerade wenn die meisten Menschen, Männer und Frauen, täglich duschen? Und die Zeit, warum veröffentlicht ich hier so etwas, was mich was vor allen Dingen meine Frage wäre. Ja, und was sagt die Dame dazu? Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken, Männer stinken. Ja, nur Frauen stinken auch, ne? Maßregelungsvorzug in NRW. Sexualstraftäter gingen zur Therapie ins Bordell. Insassen der forensischen Klinik Eichelborn sind zu Besuch. Warte, warte, ey, ey, bitte ernst, okay? Nun, ich lass es alles. Nein, therapeutisch abgesprochen, meine Güte. Aber, okay, warte, warte. Insassen der forensischen Klinik Eichelborn sind zu Puffbesuchen gefahren worden, um positive Erfahrungen im Umgang mit Frauen zu. In Osnabrück gab es ein ähnliches Projekt. Sprechen wir darüber? Sprechen will darüber niemand. Ich habe fast gelesen, sprechen wir darüber niemals. Sprechen will darüber niemand. Das würde auch Sinn machen, ja. Ja, es gab drei ja schon, Leute haben an diesem Artikel gearbeitet und gerieben. Es gab ja schon vor Jahren in der Psychotherapie diese Ideen, dass man irgendwelche Straftäter mit Drogen und so auch irgendwie therapieren könnte. Also ja, da wurde schon alles mögliche an crazy Sachen versucht. Die Ludovico-Methode. Keine Ahnung, sowas funktioniert. Nee, das war so mit LSD oder so. Und da gab es irgendwelche Leute, die damit experimentiert haben, denen irgendwie LSD zu geben und so. Gut, die Spaghetti? Ja, I mean, komm, die haben bestimmt irgendwie so ein Auswahlverfahren gehabt. Die haben jetzt nicht irgendwo jeden Sexualstraftäter, den sie finden konnten, in einen Puff geschickt, aber es ist schon irgendwie seltsam. So, wenn das jetzt keine. Wäre Therapieerfolg zeigt wahrscheinlich. Ja, aber wenn das halt einfach Pädophile wären, die sich schon in Kindern vergriffen haben, dann heißt es ja, geh mal auf den Kinderspielplatz. Nee. Schau mal. Da. Da hast du einen weißen Van, wir lassen dich rumfahren und dann kannst du mal, da, mach mal. So fühlt sich das für mich an. Sorry. Ich weiß, es ist nicht dasselbe Ding, aber meine Fresse. Aber beim Thema zum Puff hingefahren werden, fällt mir ein, dass das früher mit den Soldaten auch gemacht haben. Die Engländer, die bei uns waren, die sind da in so einem Mannschaftsbus hingefahren worden. Waren das auch alles Sexualstraftäter? Ich dachte, da hat die Lilly Marleen immer da unter der Laterne gestanden, da draußen vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Ja, und wenn nicht, dann sind sie eben hingefahren. Lilly Marleen. Ja, der Spiegel Redaktion, die hat sich hier Gedanken gemacht nach dem Relotius-Fall darüber, wie man jetzt was man sich für Regeln geben müsste, damit das besser wird beim Spiegel, damit man so richtig die journalistische Ethik aus jeder Pore rausschwitzen kann. Und was ihnen eingefallen ist, ist gendergerechte Sprache. Das generische Maskulinum soll nicht mehr Standard sein. Alle streben an, in ihren Texten beide Geschlechter abzubilden, zum Beispiel indem sie bei der ersten Nennung und am Anfang des Textes sowohl die männliche als auch die weibliche Form benutzt wird. Politikerinnen und Politiker, Astronautinnen und Astronauten. Sollen beide Varianten Geschlechter wie in zwei? Ja, scheint so zu sein, ja. Nach Möglichkeit sollten beide Varianten auch im Laufe des Textes oder Beitrags vorkommen. Auf eine rein männliche Formulierung soll möglichst verzichtet werden. Stattdessen wird nach einer geschlechtsneutralen Variante gesucht. Oft lassen sich Sätze so formulieren, dass sie gar keine Wörter vorkommen, die eindeutig Männer oder Frauen bezeichnen. Studierende statt Studenten, Lehrkräfte statt Lehrer etc. Weißt du was, ich finde den letzten Satz könnte man schon kürzen. So oft lassen sich Sätze so formulieren, dass gar keine Wörter vorkommen. Punkt. Ein Satz ohne Worte. Damit ja. Ist niemand angesprochen und jeder gleich. Direkt das darunter fand ich auch ganz nett. Beschreibung von Gefühlen und Gedanken. Formulierungen wie denkt XY, meint XY, findet XY sind zulässig, wenn sie im Text deutlich machen, woher wir dieses Wissen in Anführungsstrichen haben, indem wir die Situation beschreiben, zum Beispiel einen Gesprächstermin oder indem er sich in anderer Form durch den Kontext erschließt, zum Beispiel, dass sie sich in den Kopf aus dem Gespräch mit Freunden, Vertrauten Sicht in den Kopf aus einem Gespräch mit Freunden, Vertrauten stammt. Also so nach dem Motto, es ist eigentlich egal, wenn wir nur darüber schreiben, was irgendwelche Leute meinen, solange wie wir, ja. Sollte es eigentlich nicht heißen, dass die Sicht in dem Kopf aus einem Gespräch mit Freunden, Vertrauten stammt? Nee, das ist ja die Sicht in den Kopf des. Nicht von in den Kopf rein. Ja, es ist vor allem eine Interpretation des Gesagten von demjenigen. Das Verhalten ist oder so. Auf jeden Fall Interpretation und das kann immer schief gehen. Man soll halt nicht so tun, als könnte man Gedanken lesen. Ja, aber man tut es ja schön. Aber sie tun so. Jo. Das war so eine Sache. Medienanstalten. Mich hat er durchnommen. Mehr Regulierung. Medienanstalten wollen das. Die verlangen das. Der Preis wollte auch noch was sagen. Ich wollte auch auf einen Punkt eingehen. Und zwar, die haben einen eigenen Unterpunkt Haltung. Ja, und das ganze Dokument liest sich sowieso Satire. Die erwähnen den Relotius sogar explizit mehrmals. Ja, wegen Relotius müssen wir jetzt ja noch viel besser sein. Aber hier, ich zitiere jetzt einfach mal. Eine Geschichte kann eine Haltung haben, die muss aber gut begründet sein. Haltung muss kein eindeutiges Urteil beinhalten, in Klammern kann aber, sondern kann sich auch in Fragen, Ambivalenzen um dem Nicht-Bescheid-Wissen, dem sich Herantasten ausdrücken. Das setzt Demut voraus. Wir dürfen und müssen thematisieren, dass man Sachverhalte und Personen auch aus anderen Perspektiven sehen kann. Gut, wenn man sich die Spiegelberichterstattung anguckt, die halten sich nicht an diese Regeln. Vielleicht ja, außer das Ding mit Thüringen, ja. Mal gucken. Aber ist ja alles nur kann. Kann, aber muss nicht, ne? Ja, Haltung muss sich wieder lohnen, ja. Medienanstalten fordern mehr Regulierung. Genau, und zwar von sozialen Medien. Die möchten gerne die sozialen Medien regulieren, weil ja die Selbstregulierung, die man jetzt eingeführt hat über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nichts bringt. Es ist weder effektiv noch verhältnismäßig, wie sie hier schreiben. Und deswegen wollen sich da jetzt irgendwie die Medienanstalten halt reinmischen und dann irgendwie soziale Netzwerke da irgendwie überwachen. Mit was sie da so machen. Und sie zitieren hier Facebook und Twitter damit, dass sie der ganzen Sache nicht also aufgeschlossen gegenüberstehen, nicht ablehnend. Und so ein Krempel. Also keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ich finde es ganz schön merkwürdig, was wir hier schon wieder meinen. Und dann am besten natürlich auch wieder jeder sein eigenes Süppchen, ne, in jedem Bundesland, weil das Internet ja auch überhaupt so kleinteilig wie möglich reguliert werden muss, das weltweite Internet. Der Kontrollwahn ist das, verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, und der im Hauptteil geht es hier jetzt nicht um Meinungsäußerung, sondern um politische Werbung, wo die da halt meinen, dass da noch nicht genug getan wird, jetzt mit der politischen Werbung, um das zu kennzeichnen, wo das herkommt und so. Ja. Kein Plan, ob das wirklich ein Problem ist. Also ich sehe eigentlich ständig überall, wenn ich was eingeblendet sehe, da jetzt immer so ein Zusatz und von wegen bezahlt von Abgeordneten X oder Partei Y oder so. Bitte nicht. Doch, ja, muss. Regierung prüft staatliche Finanzhilfen für Zeitungen. Zuge der GEZ-Erhöhung können sie da gleich ein bisschen noch draufschlagen. Und für die Zeitung, Zeitungen, das ist ja nicht für Medien allgemein, für Zeitungen. Noch ein bisschen Geld raustun, noch ein bisschen locker machen. Warte mal. Weil es denen ja so schlecht geht oder so. Warte. So Mehrwertsteuer muss man auf eine Zeitung eigentlich zahlen? 19 oder 7%? Genug. 7. Zu viel. Oder die erlassen oder so. Warte. So könnte die GEZ-Gebühr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um weniger Euro für eine allgemeine Medienabgabe erhöht werden. Ach, jetzt kommt eine allgemeine Medienabgabe. Mhm, okay. Ja. Kriege ich Internet gratis? Nein? Okay. Wie Ich wäre für Verhandlungen offen, wenn das heißt, Regierung prüft staatliche Finanzhilfen für Zeitungen und wöchentliche politische Podcasts sonntagsabends. Da könnten wir. Ja, irgendwie sowas, ne? Nicht so einseitig und nicht so, aber nicht so nur auf die. Ohne Monetarisierung und ohne Superchats. Oh je, keine Superchats. Nein, Alter, wenn ich schon Berkeley lese, muss ich an Berkeley denken, das mag ich nicht. Berkeley weeded out job applicants who didn't propose scientific plans to advance diversity. Deswegen mag ich Berkeley nicht, ja. So. Oh mein Gott, Alter. Die haben jetzt Leute rausgeschmissen, die halt nicht Diversität weitertreiben wollten mit wissenschaftlichen Plänen. Ja, also stell dir vor, du schreibst eine Bewerbung für einen Job und du vergisst deinen Dreijahresplan für mehr Diversity und Das heißt nicht Dreijahresplan, das heißt Fünfjahresplan, bitte. Deine Pitiletka, deine Fünfjahresplan, ja. Ich kann meine Pläne wohl so lang machen, wie ich will. Ja, okay, das ist ein soziales Konstrukt, tut mir leid, du hast recht. Oh nein. Ja, also wenn du da nicht zwei Seiten drüber schreibst in deiner Bewerbung, wirst du in Berkeley dann schon aussortiert. Ja, aber wer will denn schon nach Berkeley, Mann? Ich habe gehört, dass ziemlich viele Leute nach Kalifornien, ist doch Kalifornien, oder? Ja, genau, da viele Leute hin. Das ist im Norden von San Francisco, liegt das. And we're going in das Berlin von Amerika. Ja. Das ist eigentlich gut. San Francisco ist das Berlin von Amerika. Gott strafe Kalifornien. Nee, das ist. Hätten wir doch nur auch ein Erdbebengebiet in der Nähe. Nee, also das Berlin, das Berlin von Amerika ist, glaube ich, doch eher Portland. Ja. Und San Francisco ist Potsdam, oder was? Ich sag nur eins. Studium in Berkeley, Semester, 60.000 US-Dollar. Nee, San Francisco ist Hamburg. Egal was. Egal was. So. Auch Bullshit. 60.000 Euro. Egal was. Ab. Nimm das. Ja, aber was hier in der zweiten Überschrift steht, sehe ich halt in Amerika auch kommen. Das ist so diskriminierend. Und wenn das jetzt rauskommt, werden sicher einige Bewerber mit Da werden schon findige Rechtsanwälte unterwegs sein und die Namen der Bewerber raussuchen, damit sie da mitverdienen können an der Nummer. Also. Weil das ist, es geht ja vieles, aber halt, das finde ich wirklich eklig. Ah, und wo wir gerade bei ekligen Sachen von Universitäten sind, die Freie Uni Berlin hat eine Professur mit den Chinesen, also mit der chinesischen Regierung zusammen ins Leben gerufen. Man könnte sagen, dass da halt merkwürdige Sachen in dem Vertrag drinstehen. Also die chinesische Seite kann von der Freien Universität korrigierende Maßnahmen verlangen, etwa wenn der Lehrstuhl länger als ein Jahr unbesetzt oder Gelder ist oder Gelder zweckwidrig ausgegeben werden. Oder wenn die Freie Universität im Rahmen des Programms chinesische Gesetze verletzt. Oh, da muss aber einen haben, der sich auskennt, wa? Besonders heikel ist die Stelle im Vertragswerk, in dem sich die Freie Universität quasi an chinesische Gesetze bindet. Wenn die FU diese Gesetze verletzt und keine Korrekturen in einer vereinbarten Zeit durchführt, kann die chinesische Seite die Förderung reduzieren oder einstellen. In China gilt es als Verbrechen, wenn man Streitigkeiten auslöst oder Probleme verursacht. Okay. Das ist ja gar nicht faschistisch. Diese Regelung nutzt die Diktatur regelmäßig, um Kritiker ins Gefängnis zu sperren. Auch nicht faschistisch, das ist alles erlauben. Und das für eine halbe Million gestreckt auf, ich glaube, 5 Jahre. Und noch ein bisschen Kleingeld für Bücher und so. Weißt du, Berlin macht es mir halt echt nicht einfach, Berlin zu verteidigen. Das ist ja nicht nur in Berlin so. Die neue Qualität an dieser ganzen Sache ist ja, dass explizit gesagt wurde, wir halten uns an ein Schiedsgericht in China, was nach chinesischem Recht handhabt, sollte es Dispute geben. Das ist bisher immer nur impliziert gewesen und nie halt wirklich kodifiziert aufgeschrieben, so wie es jetzt gemacht wurde. Ja, in dem Artikel hier, den ich auch gelesen habe, da wurde explizit auch auf Göttingen hingewiesen. Aber es gibt an vielen Universitäten, nicht nur bei Sinologie-Studiengängen, sondern auch bei anderen Studiengängen, sehr viele Fördergelder, die an gewisse Bedingungen gebunden sind. Und das wird halt nicht immer so explizit aufgeschrieben, wie es hier in diesem Fall passiert ist. Das, meiner Meinung nach, spricht das nur für eine weitere Schamlosigkeit, weil es sich einfach etabliert hat, dass es so stattfindet. China ist da besonders aggressiv, weil die besonders viel Geld geben, aber andere Länder machen das genauso. Schwabinger Chefarzt, Corona nicht gefährlicher als Influenza. Ja, jetzt bist du wohl echt. Nee, komm. Nee, das Ding ist, hat mehr Leute getötet als SARS von 2012. 2002, sorry. Ansteckungsgefahr und Sterblichkeit sind beim Coronavirus nach Experteneinschätzung etwa so hoch wie bei Influenza. Ach komm, ey. Der Münchner Chefarzt, der die deutschen Infizierten behandelt, legt sich fest, Corona sei auf keinen Fall gefährlicher als Influenza. Nur, weiß nicht, also ich finde das ein super schwieriges Thema, um es hier zu diskutieren, weil man nicht nur, dass wir keine Mediziner sind, wir wissen auch einfach nicht alles einmal, weil unsere Medien natürlich filtern, dann die Chinesen wahrscheinlich heavy filtern. Ich denke, wir können ja hier eher über unsere eigene Sicht der Dinge sprechen und nicht so sehr über das Thema selber. Aber dass wir keine Experten sind, ist ja klar. Aber was wir Ihnen vorstellen, ja. ich hab auch einen Artikel dazu und ich hätte genau den gleichen Caveat gegeben wie du jetzt. Wir können dazu nicht wirklich was sagen, aber wir können die Leute nur auf Sachen hinweisen, wo sie sich weiter informieren können, weil alle reden was anderes. Gewisse Sachen sind interessant und denen kann man weiter nachgehen, aber ne, was sollen wir dazu sagen? Ne? Aber mir macht es schon Angst inzwischen. Am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wenn das so wie dieses SARS oder so, wenn dann nach ein paar Tagen oder Wochen du das Gefühl hast, sie kriegen es unter Kontrolle, aber diese ganzen Leaks und diese Videos, die man auf Twitter die ganze Zeit in die Timeline gespült bekommt oder auch in DMs geschickt bekommt, wenn man so einen Podcast macht wie hier, wie wir, das ist schon teilweise erschreckend. Ja, ja. Wenn ich da diese Leichensackstapel sehe oder Leute, die auf der Straße aufgegriffen und in Wagen gezerrt und weggefahren werden oder so. Ja, und das ist in China ausgebrochen, das macht es auch nicht besser. Das hat schon fast dystopische Verhältnisse, aber ich glaube, es ist zum Teil liegt es auch daran, dass China generell so rabiat vorgeht. Ich erinnere nur an Xinjiang, nur jetzt haben wir eine Situation in einer sehr eher wohlhabenderen, technologisierten und mit Kameras ausgestatteten Gegend, wo das halt mal ein bisschen mehr dokumentiert wird, wie der chinesische Staat rabiat vorgeht. Mhm. Ja, ich will damit das nicht reinreden, ja, aber der chinesische Staat nimmt das in jedem Fall ernst. Ja. Yep. Naja, es wäre toll, wenn die da nicht zuerst ihre Staatspolitik durchpushen würden und dann auf Menschenleben achten, aber hey, jo, man kann nicht alles haben. Aber ja, zu der Sache mit Information und dem Gesamtbild und dass wir halt Leuten da jetzt nicht komplett alles da darauf diskutieren und aufdecken können, worum es da geht, weil wir selbst halt auch Schwierigkeiten haben, das alles einzuordnen. Es erinnert mich an irgendwie so einen Spruch, den ich aus Gamergate mitgenommen habe, dass man im Endeffekt sein eigener Journalist sein soll. So, du hast selbst die Aufgabe, dich selbst zu informieren mit allen möglichen Informationen, die es ja, gibt. Ja, zu schauen. Wie kann ich denn feststellen, ob ein Video aus Wuhan stammt oder nicht? Wie kann ich denn feststellen, ob das schon 2 Jahre alt ist? Warte mal, was Leute da sagen. Und so, ja, das ist alles das Ding. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist zu diesem Krankenhaus. Es gab ja immer viel geredet mit diesem Krankenhaus. Und ich war ja mal ehrenamtlicher Helfer im Katastrophenschutz und sowas Besonderes, das jetzt auch nicht. Ich hab das mal gesehen, so ein Video jetzt von diesem Krankenhaus, was sie da gebaut haben, das ist so ein Komponentending halt, ne, so 2 Stockwerke. Ja, Container. Ja, eben. Und es wurde so hingedreht, so nach dem Motto, boah, die bauen ein Krankenhaus. Die stellen da so ein paar Container hin. Ne? Also, ja, das Zeug steht bei uns auch in irgendwelchen Lagern. Ja, definitiv. Ja, also, bei uns ist es ja so, dass wir gewisse Kapazitäten haben in Deutschland von Krankenhäusern, die halt eingemottet sind quasi. Ja, da sind irgendwie, das ist Equipment aus den 90er Jahren, die halt, das ist alles mit Plastik eingepackt, irgendwelche riesigen Krankenhäuser, die nicht in Benutzung sind, die für den Katastrophenfall vorgehalten werden und wo einmal im Jahr jemand hingeht und guckt, dass das alles noch funktioniert. Das haben die in China halt nicht, weil die so eine rasante Expansion hatten. Deswegen würde ich das auch nicht überbewerten. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ja. Also man schaut und wartet, wie sich das entwickelt. Okay, Ebola hat es auch geschafft, sich weg vom Menschen zu entwickeln. Das ist eine so eine Lösung, bei der wir als Menschheit nichts groß unternehmen brauchen. Wieso geht das nicht? Der Ebola hat sich nicht vom Menschen wegentwickelt. Ebola. Was ich empfehlen kann, ist Epidemic Ebola and the Global Scramble to Prevent the Next Killer Outbreak von Reed Wilson. Das ist ein sehr gutes Buch darüber, was aufarbeitet, dass bei solchen Ausbrüchen sehr viel davon abhängt, wie gut die Regierung vor Ort funktioniert. Und das Schlimmer, wie so ein Ausbruch eine Regierung ist, die Amok läuft. Also, ja. Nee. Aber also Ebola hat euch gerade Ebola empfohlen hier. Was ich nicht verstehe, ist, warum bei der starken chinesischen Anbindung an Afrika, warum da noch nichts passiert ist. Ja, also, da kommt noch was. Also der Punkt ist ja der, einige Sachen, bevor ich jetzt auf den Artikel einkomme, einige Sachen, die ja schon bekannt sind, ist, dass es gewisse genetische Marker gibt, die dafür sorgen, dass zwei Sachen passieren und warum das auch schlimmer ist als eine normale Influenza. Nummer eins, du hast die Personen, die tragen das Virus länger als die 2 Wochen Inkubationszeit und haben keinerlei Symptome und übertragen das besonders aggressiv. Und dann hast du die Personen, die besonders anfällig dafür sind, dass Folgendes passiert, die zeigen die Symptome, dann erholen die sich, aber das Immunsystem wird geschwächt, dann haben sie wieder Symptome, erholen sich, das Immunsystem wird weiter geschwächt und das geht so weiter, bis sie quasi nach 2 oder 3 Iterationen ist das Immunsystem so geschwächt, dass sie dann halt sterben an Lungenentzündung oder sonst irgendwas, aber es zeigt halt besonders aggressive Effekte, die schon fast wie ein HIV-Virus wirken. So. Und das sind halt Sachen, die bedenklich sind und deswegen kann man wirklich sagen, dass es gefährlicher ist als die normale Grippe. So. Ja. Aber wie das jetzt mit der Übertragbarkeit ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Hier ist ein Artikel, der stellt im Endeffekt 4 Thesen zur Disposition, was dieses Virus im Endeffekt ist. Ja, sehr gut verlinkt und begründet mit gewissen Quellen. Und die Quintessenz des Artikels ist quasi, dass es sein kann, dass Folgendes passiert ist. Man wollte präventiv für einen biologischen Kampfstoff ein Impfmittel herstellen in Kanada. So. Und in Kanada wurde das dann über Umwege nach China im Rahmen von gewissen Wissenschaftsverhandlungen, aber auch mit illegalem Transfer in dieses Labor transferiert. Und dort sollte halt ein Impfstoff gegen quasi diese Krankheit, die jetzt ausgebrochen ist, entwickelt werden. Und da ist es aufgrund von schlechten hygienischen, sanitärischen Entwicklungen in die Umwelt gelangt. So. Es wird jetzt hier nicht gesagt, dass das passiert ist, sondern dass das eine Wahrscheinlichkeit ist. Die wahrscheinlichste Sache von 4 anderen Sachen, die hier dargestellt werden. Eine Sache ist natürlich auch hier einfach Übertragbarkeit von Tieren. Eine andere Sache waren einfach die hygienischen Umstände. Und hier wird halt die Handlungsempfehlung auch gegeben, okay, man muss das jetzt weiter untersuchen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass sehr viele Nachrichtenoutlets, die sich auf diesen Artikel bezogen haben, eine Sperre bei Facebook und Twitter bekommen haben daraufhin. Und man muss wirklich sagen, wenn man sich diesen Artikel durchliest, der ist wirklich sehr konservativ gehalten. Es werden hier keine Aussagen gemacht, die irgendwie absurd sind. Es wird nichts behauptet. Es gibt auch keine Handlungsempfehlung, außer man muss es weiterhin untersuchen. Es wird da eigentlich nur so eine These aufgestellt. Aber wie gesagt, unter anderem Zero Hedge ist die Plattform von Twitter, glaube ich, nicht von Facebook. Mhm. Und ja, das ist so eine Sache, die sich lohnt, sich das ein bisschen weiter anzugucken. Was man daraus für Rückschlüsse auf sich selber ziehen kann, sei mal wirklich dahingestellt. Ich mach mir jetzt nicht unbedingt Sorgen darum. Ich finde es halt nur schade für die Leute in China, die halt jetzt unter diesen rigorosen Quarantänemaßnahmen leiden müssen. Weil, wie gesagt, was jetzt klar ist, ist, dass die 2 Wochen Quarantänefrist nicht ausreichen wird, um festzustellen, ob das sogenannte Superüberträger sein werden oder nicht. Und man kann nicht an Äußerlichkeiten feststellen, ob das, ob die diese Superüberträger sind. Ja, es ist wohl so, dass insbesondere Han-Chinesen und Afrikaner quasi gewisse Prädispositionen in den genetischen Markern haben, dass sie besonders anfällig dafür sind. Allerdings ist das trotzdem nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten festzustellen. Also, ja. ich würde sagen, keine Panik, aber es ist schon eine ernste Angelegenheit, weil in China sehr viel wirtschaftlicher Schaden dadurch entsteht und wir gerade in Deutschland durch die Zulieferketten auf China sehr stark angewiesen sind, ja, um die wirtschaftliche Maschine im Laufen zu halten. Ja, also wenn das sich in China noch deutlich... Die können wirtschaftlichen Schaden erzeugen, der massiv ist. Und der wirtschaftliche Schaden, der jetzt schon entstanden ist, dadurch ist ja übersteigt ja schon alle anderen Coronaviren-Erkrankungswellen der letzten 10 Jahre. Ja. Noch eine Sache zu der Sache mit dem Coronavirus. Es gibt einen Account auf YouTube, Dr. John Campbell, der geht wissenschaftliche Aufarbeitungen so jeden Tag wirklich fast, mehrfach sogar am Tag durch und berichtet darüber, wirklich so wie das jetzt aussieht, was die aktuellen Entwicklungen in der Sache sind. Also einfach mal Dr. John Campbell auf YouTube suchen, dann findet ihr den Typen, ist so ein Opi, der erzählt auf Englisch was über den Coronavirus und wie sich der verbreitet. Der kennt sich damit aus. Also, ja, nur so als Quelle für Weiteres. Der ist ganz gut. Ja, was ist das hier? War and Peace on China's Digital Silk Road. Ja, wer hat das eingereicht? In dem Artikel geht es darum, dass China mittlerweile 60% der Fiberoptik-Kommunikationsmarkt kontrolliert. Und die sind derzeit an 100 Unterseekabeln die zu verbessern und man weiß ja, dass man bei den Unterseekabeln ganz gern auch einen Node dazu packt, der eben Daten abgreifen kann. Das hatten wir ja bei den, Snowlinks, irgendwas von Wikipedia, kam das mal raus, dass eben die Unterseekabel angezapft werden und das ist eben ganz interessant, dass China eben mittlerweile auch Unterseekabel da stark mitmischt. Also ich will den jetzt nichts unterstellen, aber jede Regierung baut da eigentlich eine Backdoor ein, wenn sie sowas verlegen. Aber ja, mal schauen. Ich würde das dann noch etwas differenziert sagen, weil die Chinesen haben eine Kapazität, Unterseekabel in besonders tiefen Gewässern neu zu verlegen und zu warten. Ich sage jetzt mal, wie es so oft ist, ja, wir haben ja sehr viele Untersee-Internetkabel, die schon verlegt sind und die gewartet werden, aber es werden weiterhin immer neue verlegt und das können nur die Chinesen machen. Aber natürlich drängen die auch auf den Markt, um die alten Kabel zu warten. Es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Kapazitäten gibt, aber Amerika baut gerade sogar explizit diese Kapazitäten wieder aus, wegen nationalen Interesse, blablabla. Und um da halt Paroli zu bieten gegen die Chinesen, das hat auch den Hintergrund des Policy Changes, dass Amerika halt autarker sein will unter Trump und so weiter und so fort. Ja, kommen wir zu China. What the hell is China doing on the dark side of the moon? Nazis. Ja, die Chinesen haben ja mit der, ich glaube, Chang'e 4 einen Rover auf die dunkle Seite des Mondes geschickt, um dort Proben zu nehmen. Allerdings haben die auch so Sachen gemacht wie Pflanzen auf der Mondoberfläche einpflanzen, innerhalb von irgendwelchen Containern mit Atmosphäre und auch ohne und mit Strahlung und ganz viele verschiedene Experimente. Mit der nächsten Mission werden die einen Rover hinschicken, der diese Experimente einsammelt und zurückbringt und weitere Experimente hinbringt. Die Chinesen bauen ja weiterhin ihre Kapazitäten im Weltraum sehr langsam aus, aber bedächtig. Ja, also die machen da jetzt nichts, was die Amerikaner nicht schon vor 20, 30 Jahren gemacht hätten. Allerdings haben die Amerikaner ja in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren sehr stark abgebaut, was ihre Weltraumkapazitäten angeht. Bestes Beispiel ist ja das Space Shuttle-Programm, was komplett eingestellt wurde, was zur Folge hatte, dass die internationale Raumstation jetzt nur noch mit russischen Raketen angeflogen werden kann. Ja, und liefert nicht Elon Musk auch? Ja, der schießt Satelliten hoch, aber mit der Bemannung. Mit Versorgungsraketen, oder? Ja. Also das noch nicht. Und die Chinesen machen vor allem auch eine Sache, die machen eigentlich drei Sachen. Eine Sache ist die wissenschaftliche Raumfahrt. Die wollen halt eine Raumstation in die Erdumlaufbahn schießen, die ab 2022 operativ sein soll, was relativ rasch ist. Aber die Chinesen, die machen das ja immer recht rasch. Spätestens im Jahr 2035 wird die International Space Station außer Betrieb gehen. Da kann man von ausgehen, weil das einfach technisch bedingt ist. Es ist ja schon vor Jahren entschieden worden, dass dann keine neuen Teile hochgeschickt werden, um Sachen zu ersetzen, sondern ja, die wird sich quasi überlassen. Und 2035 ist es einfach nicht mehr sicher, da weiter zu arbeiten. 2030 ist das aktuelle Datum und es wird gerade politisch darum gekämpft, das nochmal für 4 Jahre zu verlängern. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es so ist. Ja, und dann haben nur die Chinesen eine Raumstation im Weltraum. Es sei denn... Das ist wieder so eine Piratenstation. Da schießt der Musk seine Kumpels drauf. Wer weiß. Ja, also die Russen haben wirklich, glaube ich, keinerlei Ambitionen, jetzt irgendwelche Weltraumprogramme groß zu starten in nächster Zeit. Allerdings haben die Amerikaner, beziehungsweise der Donald Trump hat ja jetzt gerade in seiner State of the Union Rede auch angekündigt, dass er das Asterix, aber es ist nicht der richtige Name, das Altris-Programm, Alistair-Programm, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Raumstation, eine Mondbasis auf dem Mond bis zum Jahr 2024. Was ich wunderbar finde. Und das ist eine Anlehnung an ein Programm, was an sich schon hätte stattfinden sollte unter der Obama-Regierung. Aber der Obama hat im ersten Jahr seiner Amtszeit dieses Programm gescrappt. Dann gab es nochmal einen privaten Anbieter, der das auch mal machen wollte. Aber das hat natürlich auch nicht funktioniert. Generell sind die Ambitionen im Weltraum das große Thema international, ja, selbst die Nordkoreaner schießen ja mittlerweile Satelliten in den Weltraum und die Iraner übrigens auch, natürlich, ne? Und andere Nationen und die Amerikaner haben das einfach in den letzten Jahren total vernachlässigt, haben die Privatisierungsschiene gefahren, die gut ist für kommerziellen Satellitentransfer in die Umlaufbahn. Aber wie sich ja schon gezeigt hat, nicht mal die internationale Raumstation kann von kommerziellen Anbietern angeflogen werden. Es funktioniert einfach nicht verlässlich. Deswegen müssen es weiterhin die Russen machen mit ihrer 70er-Jahre-Technologie. Und hier haben wir einen Artikel, quasi ein Essay vom Lieutenant General Quast. Der ist ja in den Medien bekannt geworden, weil er auch eine Rede gehalten hat, wo er über Sachen geredet hat, wie ja, wir müssen Satelliten in den Weltraum schießen, weil wir müssen Energie von der Sonne untertransferieren und der hat halt sehr viele futuristische Technologien quasi angedeutet und wurde deswegen so ein bisschen als Spinner erklärt. Allerdings ist es ein fundierter Experte, der war unter anderem der Präsident von einer Air Force University und ist auch fachlich kompetent, nicht nur ein Administrator und ist jetzt quasi ein Sprachrohr der neuen Space Force, nachdem er jetzt in Anführungszeichen im Ruhestand ist. Und ja, das kann man sich mal durchlesen, ist interessant. Er geht natürlich sehr stark auch auf China ein, geht auch auf einige Punkte ein, die ich gerade genannt habe. Aber der Punkt ist im Endeffekt, dass wenn wir uns anschauen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Endeffekt nur noch eine große Streitkraft, die die Kapazitäten hatte, schnell Truppen über die Weltmeere zu verschiffen, und das war Amerika. Amerika hat diese Kapazität weiterhin aufgebaut. Und es ist ja bis heute so, dass Amerika quasi den Welthandel auf den Weltmeeren mit ihren militärischen Streitkräften sichert. So, das ist einfach so. Da führt kein Faktum dran vorbei. Auch wenn die sich jetzt immer weiter davon zurückziehen. Und im Endeffekt ist die Strategie, dass man diese logistischen Wege für alle Staaten, also das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg für die Weltmeere gemacht hat, auch für den Orbit und den sogenannten Cislunar Orbit, also alles bis zum Mond, für alle Staaten frei regelt, dass man halt verhindert, dass Staaten wie Iran oder Nordkorea oder China, die alle Weltraumkapazitäten haben, einfach so Sachen machen wie, ja, wir wir erzeugen jetzt einfach mal ein Trümmerfeld in einem gewissen Korridor und dann können die nächsten 10 Jahre keine Ressourcen von irgendwelchen Asteroiden auf die Erde gebracht werden oder was auch immer. Also das sind schon Sachen, die sich nach Science Fiction anhören, aber wenn wir uns angucken, was in den nächsten 20 Jahren passieren wird im Weltraum, muss man sich damit beschäftigen. Und nochmal, die Amerikaner haben zwar die Space Force jetzt gegründet, aber die sind in ihren Kapazitäten nach 10 Jahren totaler Vernachlässigung doch etwas hinterher und müssen da jetzt sehr viel nachholen. So viel zu den Weltraumnachrichten. Ex-Romanian Prime Minister to lead centrist Renew Europe Group. Und zwar hat sich die liberale ALDE Group auf EU-Ebene umformiert, die heißen jetzt anders. Und es ist eine zentristische liberale Gruppe, die derzeit angeführt wird vom ehemaligen rumänischen Premierminister Dacian Ciolo. Ich spreche es auf jeden Fall falsch aus, es tut mir leid. Und als ich das gelesen habe, habe ich aufgehört, weil Doina Corina war eine Dissidentin unter Ceausescu, die sozusagen eingesperrt wurde unter sozusagen der Fuchtel von dem Premierminister, von dem späteren, der damals halt noch im Securitatis gearbeitet hat, also im halt Geheimdienst. Und ich, keine Ahnung, ich habe einfach, als ich gesehen habe, dass der irgendwie bei den liberalen Zentristen ist, da sind mir die Haare zu Berg gestanden. Also ich kann ja nur den Kopf schütteln. Er mag vielleicht heute sich irgendwie anders geben, aber irgendwie jemand, der mal beim Geheimdienst war und Dissidenten verknackt hat, der jetzt ein größeres Europa will, ich keine Ahnung. Ja, ja, wer macht gerade ist, der muss wandlungsfähig sein wahrscheinlich. Ne? Das muss wohl dieser Tourismus sein. Ja, also ich, keine Ahnung, ich dachte mir einfach nur so, EU, das ist ja gute PR, die du da hast. Auf jeden Fall. Große europäische Lösung, wann? Ja. Klasse, bin absolut dafür, super, klasse. Ja, Mann, ab geht's. Jeder wieder altes Zeug machen, nix aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg gelernt, ab geht's nochmal, jetzt aber im Internet. Hm. Ja. So many bears. Draft plan says Nunavut polar bear numbers unsafe. What? Ja, die Inuit. Coca-Cola jetzt. Ja, die Inuit beschweren sich, dass es zu viele Eisbären gibt. und sie beschweren sich vor allem auch, dass die als so ein knuffiges Maskottchen gegen den Klimawandel verwendet werden, weil die halt rabiate Probleme mit denen haben. Je mehr Eisbären, umso mehr Eisbären, die in die Orte kommen und da randalieren und auch teilweise Inuit töten. Und sie dürfen sie nicht abschießen, sie haben eine ganz kleine Quote dafür, dass sie praktisch aus rituellen und traditionellen Zwecken dürfen sie welche schießen, aber sie sagen, sie wollen jeden Eisbär erschießen, der halt auf wenige hundert Meter sich dem Dorf nähert und der soll halt nicht zu dieser Quote zählen, einfach aus Selbstverteidigung. Weil es immer mehr werden. Ja, weißt du was, wir müssen einfach Gun Control für Inuits einbringen, dann löst sich das von selbst. Weißt du, die Probleme sind ja schon davor bei den Inuits gewesen, die Polarbären sind nicht das Problem. So. Es ist auch schon ein älterer Artikel, ne? Also es ist jetzt nicht, dass das von gestern wäre, vielleicht haben sich die Eisbärzahlen da auch schlagartig dann wieder in den letzten 2 Jahren gerade gezogen, was ich nicht glaube. Aber es ist also, wie sehen wir diese Region und wie ist die Region wirklich und wie wird sie uns von den Medien vermitteln? Und das mit den Eisbären stimmt ja nun mal, dass das im Endeffekt nichts ist besser, was Klimawandel angeht, von der Wirkung wahrscheinlich als so ein trauriger Eisbär auf einer Scholle. How dare you? Sind das nicht die Leute, die Baby-Eisbären mit den Knüppeln erschlagen? Ein anderes Thema, ne? Ja. Bausatz soll jeder Stadt einen eigenen Atomreaktor ermöglichen. Ja, das hat sich Firma Rolls-Royce ausgedacht. Ich glaube, sowas. Ja, Claudia Wanner, geschrieben hier von Claudia Wanner und der gesamten Stadt London. Klasse. Okay. Seltsam, ne? Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, sie wollen so einen Atombausatz, so einen Atomsatz, einen Atomreaktorbausatz eben anbieten. Und wenn man sich das vorstellt, dass es eben auch schon Boote gibt, die atomgetrieben sind oder so, warum auch nicht, ne? Das ist auch so eine Ministadt sozusagen. Ja, mit Sicherheit und so weiter muss man vielleicht nochmal gucken, aber die wollen da groß ins Geschäft einsteigen. Unter anderem erlaubt das, wird das Rolls-Royce sozusagen erlaubt, weil die eben in England ja schon so weit vorne sind mit der CO2-Einsparung. Also weiter als wir auf jeden Fall, so wie ich das gelesen habe. Und das liegt eben nicht zuletzt auch eben an den Kernkraftwerken, ne? Machen wir uns nichts vor. Ja, und das soll dann wirklich noch mehr Städten zugutekommen. Die sind allerdings so wohl konzipiert, dass sie hauptsächlich irgendwelche Überlasten ausgleichen sollen. Wenn mal wieder kein Wind weht oder so. Ja. Tja, ich bin gespannt. Nächstes Jahr wird ja General Electric die sogenannte Backyard Nuke vorstellen. Ja, also das wird sowas Ähnliches sein, ja. Ein Hausgenerator auf Atomkraftwerkbasis. Auf ja, sie haben ja hier Nukleartechnik. Die geraten Brennstäbe in den Handel oder was meine ich, oder Scholli? Ich weiß ja nicht. Die kriegst du dann wie die für deinen Solarstream. Kannst du dann bei Rewe vorne, kannst du deinen alten Brennstab abgeben und kriegst einen neuen. Ja, so nee, aber diese Geschichte gibt es ja, schon lange. Uns kennt ein Fallout. Die Idee praktisch. Man hatte ja früher auch die Idee der sogenannten dritten Welt, wie man das damals noch genannt hat, halt diese Kraftwerke sozusagen. Man backt dieses Kraftwerk in einen Zementblock ein und vergräbt den irgendwo und lässt oben zwei Leitungen rausgucken, damit die nicht daran rummachen. Und dann hätten sie Strom, ne? Die armen Leute da. Also das ist nicht die neueste Idee, aber für Privathaushalte sozusagen oder Städte. Okay. Naja. Am Ende des Regenbogens zwei Farbpigmente, die häufig Einsatz in Tattoo-Farben finden können, verboten werden. Tätowierte und Tattoo-Industrie sind verunsicher. Ja, gesund ist das nicht. Generell, farbige Tattoos finde ich geschmacklos. Also schwarze Tattoos sind nice, aber farbige kann ich nur den Kopf schütteln. Ich mag das ähnlich. Das ist eher auf jeden Fall ungesund auch. Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht... Sachen Ungesundheit. Manche Leute, die wollen halt eine gute Zeit haben, manche Leute, die wollen eine lange Zeit haben. Ja, ich bin auch Raucher, ich hätte das nur so erwähnt, weil es das heißt nämlich, dass man sich die Lymphknoten oder so, dass man es weiß wenigstens, ne? Ja, weißt du, so, dass wenn dann die EU das komplett verbieten will, macht einen Warnhinweis drauf, tut die Leute aufklären, was passieren kann. Aber verbietet jetzt nicht Tattoo-Farben. Also, verbieten ja schon Plastik. Reicht. Zuerst sind der Anti-EU-Sentiment. Die Argumentation in dem Fall hier ist ja folgende: Tattoo ist keine eigenständige Charge, sondern wir haben den Kosmetiksektor und im Kosmetiksektor sind diese Farben für Haarfärbemittel verboten. Darum sind sie jetzt generell verboten in Europa. Das ist ja die offizielle Argumentation. Nur so nebenbei. Der andere Punkt ist: Warum ist es verboten? Weil die Farbe ein gewisses Kupferelement enthält, was verhindert, dass es vom Körper schnell abgebaut wird, was in der Tat genau das ist, was die Tätowierer ja wollen. Die wollen ja Farbe haben, die der Körper nicht selber wieder abbaut. So, die Tätowierer, die haben ein Problem, dass sie keine ordentliche Lobby haben, weil sie in sehr viele verschiedene Verbände gespalten sind, die nur auf regionaler Basis arbeiten, weil bis vor einigen Jahren die ganze Branche einfach noch nicht so ordentlich reguliert war. Also es ist sehr viel halt legal passiert. Bis heute ist es immer noch ein sehr großes Problem mit Gesundheitszertifikaten, die an sich von jedem normalen Tattoo-Studio umgesetzt werden, einfach nur aufgrund von handwerklicher Profession, sich mit den neuesten Techniken vertraut zu machen, wird das umgesetzt. Aber es wird halt immer, es gibt halt gewisse Leute, die immer fordern, dass das eine Markteinschränkung wäre, wenn man Hygienezertifikat oder sowas fordern will, obwohl das im Arbeitsalltag einfach normal ist, dass man das macht, einfach nur um einen normalen Arbeitsablauf zu ermöglichen. Also das Problem von denen ist, dass sie keine ordentliche Verbandslobby haben und deswegen leiden die unter Regulatorien, die Kosmetikindustrie quasi erwirkt hat. Na gut. Das ist traurig, aber der einzige Weg ist, dass sie mehr Lobbyarbeit und mehr Propaganda machen. Ja. Wir müssen die Tattoo-Serratorer werden. Ja, mir hat sich was Neues ergeben beim BSI. Die sind der Meinung, dass man sein Passwort nicht mehr so oft wechseln, wechseln sollte. Never change a running password, sozusagen. Ja, und so meinen die das im Prinzip auch. Also wenn dein Passwort kompliziert genug ist, sodass man es nicht knacken kann, dann brauchst du es auch nicht ändern. Und wenn man es dauernd ändert, dann kommen ja doch nur so Kombinationen raus wie 1, 2, Hans Meier, 3, 4 oder so, die dann eben nur variiert werden. Und das ist ja richtig, ne? Auch nur viele so. Die beliebtesten deutschen Passwörter sind immer noch, haben sie auch geschrieben, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die geilsten, die besten Passwörter in Deutschland, die beliebtesten jedenfalls. Super. Ja, und die soll man vielleicht dann schon ändern, ne? Aber nicht andauernd eben. Ja, das ist so der Hinweis. Schreibt es einfach rückwärts, Leute, dann habt ihr es. Ja, ist auch eine Variante. Dann ist es doch Russisch. Ja, genau. Ja, dann kann ich es lesen. Ja. So, das ist ein Problem gelöst für mich. Ja, und wegen des Klimawandels sollen wir auch ein bisschen mehr Steuern zahlen auf Fleisch, Eier und Käse. Ich glaube, es geht um Tierprodukte, die dann wiederum aber wegen des Klimawandels irgendwie raussauen oder so. Und das Klima wird davon gerettet, wie? Ich gehe davon aus, ja. Ich weiß wie denn? Nicht. Wie? Indem wir den Politikern noch mehr Geld geben. Die Politiker kriegen das ja nicht, aber die können es dann ausgeben. Ne, Thomas, nimm einfach deine rechte Hand und beweg sie so von links nach rechts in so einer winkenden Bewegung, so von wegen. Das sind nicht die Klimaschutzmaßnahmen, die sie suchen. So. Mehr Platz sollen die Tiere kriegen, natürlich, das ist immer das Versprechen. Ja, wenn das Regel. Dann aber auch passiert, das dann auch. Das ist die Frage. Supermärkte verkaufen fast 90% Billigfleisch. In deutschen Supermärkten stammt das meiste Fleisch aus prekären Tierhaltung, wie eine Greenpeace-Untersuchung bei neuen Ketten zeigt. Auf den letzten Platz landete Real. Madrid. Ja, prekär. Prekär, aber gesetzlich im Rahmen. Also ich gehe mal davon aus, dass man nicht so eine große Farm, irgendwie, wenn da ganz viele so Käfige sind oder so, dass man da mal eben von heute auf morgen diese Käfige größer machen kann. Ja, genau. Das wird schon nicht so einfach werden. Da muss man Übergangszeiten, Fristen schaffen und so weiter. Bis dahin saugt sich die Politik die Kohle einfach rein. Ja. Es gibt ja diese Skala von 1 bis 4, wie viel Platz haben die Tiere? Und das wird dann entwickelt, dass die meisten Lebensmittel-Discounter und Lebensmittel-Supermärkte sehr viel Wurst und Fleisch aus Kategorie 1 und 2 anbieten. Und an den Fleischtheken wird es nicht ausgezeichnet. Deswegen muss man ja davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch Kategorie 1 und 2 ist. Ja, deswegen sind die Zahlen auch ein bisschen mit. Das ist die Logik dabei. Es gab ja die Woche auch diese Umfrage, nach der 78% der Deutschen oder so gut finden, wenn das Essen teurer wird. Ah, das waren das Fleisch gut 52, glaube ich. Oder ja, stimmt, das war näher, 78 war irgendeine andere, das war näher, das war um die Hälfte. Aber 52 oder 54. Die Leute, die das mit einem Lächeln wegschnicken können, sind natürlich dafür, weil es ja auch sinnvoll ist. Und die Leute, die sich überlegen, was sie dann noch essen können, die sind dagegen. Und ja, super gelaufen. Das bringt toll was. Was nicht so super gelaufen ist, ist das Leben von Jordan Peterson, was wohl wirklich sehr hart verlaufen ist, Mann. Uff. In dem Artikel geht es ja darum, dass Peterson, also Jordan B. Peterson, der hat Medikamente verschrieben bekommen, die abhängig machen nach einem Trauerfall, also psychiatrische Medikamente, die angstlösend sind, und er ist daraufhin abhängig geworden von eben einer Substanzklasse, Benzodiazepine, die eine furchtbare Abhängigkeit zutage fördern. Und er war in mehreren Kliniken in den USA und wurde dort mehrfach falsch diagnostiziert und befindet sich jetzt mittlerweile in Russland und hatte auch, er war dem Tode nahe, er hat sowas Ähnliches wie einen Schlaganfall gehabt und ihm geht's gar nicht gut. Und er ist jetzt in Russland und der Entzug von dem Medikament ist wesentlich schwerer, als man sich das vorgestellt hat. Also nicht so gute Nachrichten. Ja, und deswegen, Leute, Finger weg von Benzodiazepinen, Opiaten und so. Er war ja schon länger irgendwie ein bisschen angeschlagen und so. Also, ja, er hat ja auch alles gemacht, was er machen konnte. So. Von daher, es gibt genug Zeug, an dem man sich erfreuen kann von ihm. Aber ja, Ist es eben so. Der Peterson, der hat echt ein schweres Leben. Uff. Ja, das ist immer auch vorbei. Der andere Peterson liegt hier rechts von mir neben der Lampe, weil es da so schön warm ist und lässt sich's gut gehen. Ja. Hoffentlich geht es dem auch dann weiterhin gut. Ja. Samstag Chebli hat übrigens getwittert in der Zeit, wo wir hier Sachen machen. Hoffe, es gelingt der Runde heute Abend, diese Frau zu entlarven. Ansonsten sollten wir Demokraten uns darauf einigen, dass wir Talkshow-Anfragen ablehnen, in denen AfD-Politiker eingeladen werden, um über unsere Demokratie zu sprechen. Sonst ändert sich nie etwas. Ja, weil Alice Weidel dann bei Anne Will auftreten wird, so heute um 20:45. Nee, Samstag wird auch mal eine Privataudienz oder einen Privatunterricht brauchen für Demokratie, glaube ich, wenn sie sowas schreibt. Unsere Demokratie, als würde die AfD, ich meine, da kann man wieder der AfD gegenüberstehen, wie man will, Safsan, aber solange eine Partei nicht mal ansatzweise irgendwie verboten ist, und das wird euch bei der AfD so gerne, ich lese das auch jetzt im Zusammenhang mit Thüringen immer wieder, AfD-Verbot jetzt, aber das ist Grütz, das wird nicht kommen. Ja, aber es gibt den Leuten einen ewigen Kampf. Nee, das ist sicherlich, ja. Michael Kruse schreibt auf Twitter, ich habe heute 200 meiner Plakate eingesammelt. Sie sind mit verfassungsfeindlichen Zeichen beschmiert und zerstört. Thüringen ging gar nicht, aber das hier ist bestimmt nicht die Lösung. Menschen, die sowas tun, beschützen unsere Demokratie nicht, sie zerstören sie mit. Ja, das ist auch krass. Das war eine Fleißarbeit, 200 Plakate zu beschmieren, ey. Naja, gut. Ich kann das nur zur Anzeige bringen, aber gegen wen? So. Das ist in Hamburg. Das ist in Hamburg, okay. Da gibt es genug Leute. Ja. Der Mann ist bei der FDP nur so als Kontext. Achso. Ja, und jetzt zum Schluss noch ein bisschen was Lockeres von N.B. Robertson, @Schluss aus N.B. Die römische Kaiserin Marcus Aurelius Antonius Augustus nutzte Make-up, trug Perücken, epilierte sich und wünschte sich, weiblich gegendert angesprochen zu werden. Sie schrieb eine hohe Summe für eine geschlechtsangleichende OP aus. Sie regierte 222 bis 218 nach Christus. Wir waren immer da. Digga, die hat einfach nur mal so fucking 4 Jahre regiert. Das war dann nicht unüblich zu der Zeit. Aber erstens mal Marcus Aurelius Antonius Augustus. Ist keine Kaiserin gewesen? Doch, da steht er doch. Ich habe es auf Twitter gemacht. Der Mann, wir haben es gerade letztens, hatten wir einen Artikel, wo Stoizismus als toxische Männlichkeit gefrämt worden ist. Marc Aurel ist einer der Hauptvertreter des antiken oder klassischen Stoizismus. Dass man gerade jetzt den versucht, sich irgendwie zu greifen und zu holen, ist unsagbar lächerlich. Der Mann hat auf fast allen Statuen einen ordentlichen Bartwuchs. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Ist ein Transbart. Und eine Summe für eine geschlechtsangleichende OP. Ja, weil OPs so weit verbreitet waren. Nee, es gab ja schon Operationen bei den Römern, keine Frage. Aber ich glaube, wenn ein Kaiser irgendwie geschrieben hätte, ich bin eine Frau und ich möchte, dass ihr mir eine Operation bringt, die das auch irgendwie, die Römer hätten den zum Teufel gejagt, dann aber doch. Und das ist einfach so, das ist so lebendes Brian-Niveau, N.B. Robertson. Das ist, ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Ja, das ist Schwanzus Longus-Niveau, ja. Und dass du hier unten wenigstens das mit vor Christus und nach Christus hinkriegst, weil du nämlich sonst einen Kaiser in eine Zeit gesetzt hast, wo es noch 200 Jahre waren, bis es überhaupt einen Kaiser gab. Aber also dieser Versuch, nachträglich die Geschichte, so, wir sind die Sieger und deswegen können wir jetzt die Geschichte schreiben, wie wir wollen, oder was? Vor allem der eigentliche Kern der Aussage ist ja, wir waren immer da, im Sinne von, so, wir Trans-Leute waren immer da. Und so, nein, wart ihr nicht, ihr wurdet buchstäblich als Begriff erst eingeführt und erst erkannt und erst irgendwo erfunden von John Money und et al., also bitte, nee, komm. Wenn du schon von Trans-Leuten reden willst, wie das zustande kam, deck mal irgendwo die Reimer-Zwillinge auf und dann sag mir, wie toll das doch ist. Nee, das war Gender-Kram, das war nicht Trans-Kram. Ach, das war Gender-Kram. Ja. Der Gender-Kram ist neu, aber das Trans, das würde ich doch nicht abstreiten wollen, dass das schon immer da war. Also, ja, das mag aber ja halt sein, aber nicht bei Marc Aurel. Nein, weil du ja auch einen Haufen psychische Krankheiten mitbekommst, wenn du in den Randgebieten bist. Also. Warte, die meisten Punkte hier. Nutzt Make-up, trägt Perücken, epiliert sich. Junge, was willst du eigentlich? Es ist vollkommen normal, dass Männer auch Make-up tragen. Das macht sie nicht zu Frauen. Ja, zum Gucken muss man ja nur mal bei den Franzosen gucken. Das jeder hier Revolutions-Age-Franzose, jeder Adlige Make-up-Perücken und wahrscheinlich auch Epilation, wenn es sein muss. In England haben die Richter heute noch die Perücken auf, ne? Wirklich so total dämliche Kategorien, die alle in einen Topf geworfen werden. Hört auf. Hört einfach auf damit. Und sich weiblich gendern angesprochen lassen. Aufhören. Das waren die Weltraumaffen. Ja. Ja, wir sind ziemlich durch, ne? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Zerschmettert, was der Freiheit dient, fördert, was ihr schadet. Nee, wenn du dran glaubst, dass sie einen Mann auf den Mond geschickt haben. Dann wirst du dran glauben. Ja, dann glaubst du auch an den FDP-Ministerpräsidenten. Hier, Thüringen muss erwachsen werden. Solange du ihm nicht gratulierst, darfst du auch an ihn glauben. Okay. Um den Kulturmarxismus aufzuhalten, müsst ihr der Blank Slate lesen. Ja, genau. Vor die Füße. Ja. Und ich wollte noch sagen, just wie Kämmerich, dass das erste Mal sein wollte. Und dann wollte ich noch sagen, when they go rummel low, we go rummel high. Dann wollte ich noch sagen, lasst euch nicht gendern, geht in den Wald. Nein, OPEX, da hat der Chat schon drauf hingewiesen, geht bitte momentan nicht in den Wald, geht erst in den Wald, wenn der Sturm vorbei ist. Achso, ja. Das stimmt. Das erst mit der AfD zusammenarbeiten, dann kommt schon der Sturm. Ja. Ihr habt ja immer noch euren inneren Wald, den ihr in den nächsten 2 Tagen besuchen könnt. Dann müsst ihr mit dem vorlieb nehmen. Genau, guckt euch im Internet ein paar Waldbilder an. Ja. Ist mir ein innerer Wald. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Haut rein, ciao. Leute. Zerstören.